Hi, Chris. Hallo, Ricky. Ricky, jetzt alle guten Dinge sind zwei, wa? Ja, die erste Aufnahme scheiterte an technischen Problemen. Lass uns einfach mal so stehen. Mhm. Ich bin immer noch ein bisschen betröppelt. Wir haben das in der ersten Aufnahme schon angesprochen und ich möchte das auch in der zweiten Aufnahme nicht unausgesprochen lassen. Ja. Es gab Kritik und zwar vom Cyborg. Nein. Wir haben ja in der letzten Ausgabe wirklich, haben wir ja schon gesagt, wir begeben uns in die Höhle des Löwen und setzen uns der harten, aber sehr oft auch gerechten Jury des Cyborgs aus. Ja, es war mir gar nicht so klar, dass das Cyborg so sensibel und feinfühlig auf jeden Podcast reagiert. Also sehr, da bin ich wirklich schockiert und aber auch gar entzückt. Hier ist allerdings die Unterregion Kampfsport angesprochen. Ja. Da haben wir publiziert. Und durchweg zieht sich, also es gibt positive und negative Meinungen dazu, so ist das immer, aber durchweg zieht sich eine Kritik und die heißt, lass doch das mit den Sackpiercings weg. Aber Mensch. Mit den Brüsten und mit den Nasen. In diesem Podcast nimmt man aber noch was beyond the MMA-Sport was mit. Einer schrieb mit dem... Also wenn es ein Username ist, kann ich ihn, glaube ich, nennen. Der Username ist dummer Zufall. Und er schreibt, 13.10 Uhr, ich beginne. 13.13 Uhr, Brüste und Nasen. 13 Uhr, du musst jetzt nicht jeden Punkt kommentieren. Bis jetzt würde ich den Podcast aber hören. Chris, jetzt, die ganze Dramaturgie geht hier flöten gerade. Und Scheiße. Du weißt, dass wir sind im Endeffekt, wenn es für Podcasts sowas geben würde wie die Emmys, dann wären wir der Drama-Podcast Nummer 1. Deswegen, lass es auf dich wirken. Ich gehe nochmal in mich und beginne. 13.10 Uhr, ich beginne. 13.13 Uhr, Brüste und Nasen. 13.15 Uhr, Sackpiercing. 13.16 Uhr, Brüste und Nasen. 13.17 Uhr, einer der Moderatoren zieht sich aus. Mhm. Samt Kommentare über Sack und Banane. Das war ich. 13.18 Uhr, Fußball. 13.19 Uhr, MMA. 13.20 Uhr, dachte ich. 13.21 Uhr, Fußball. 13.22 Uhr, ich breche den Versuch hier mal ab. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt mal bis zur Analyse gehen. Was hält uns hier auf, Chris? Von vornherein würde ich denken, es hört sich an wie so ein Logbuch von einem neuen Alien-Film. 10 Minuten! Ja. Hat er gebraucht. Ja. Bis er gedacht hat. Bitte? Bis er gedacht hat. Es ging los um 13.10 Uhr mit Ich beginne. Ja. Und um 13.20 Uhr dachte ich. Ja. Schrieb er. Na gut. Er dachte um 13.20 Uhr. Das sind also die Intervalle, in denen MMA-Fans denken. Mhm. Die müssen wir uns auf jeden Fall mal hier aufschreiben. Mhm. In der Zwischenzeit können wir immer jeden anderen Blödsinn hier vom Stapel lassen. Aber alle 10 Minuten muss was effektiv und... Da muss einmal Frank Mir gesagt werden oder sowas. Irgendwie sowas, genau, damit sie bei Laune gehalten werden. Nein, wir bedanken uns natürlich für die vielen guten Ratschläge aus dem Cyborg. Ja. Und werden natürlich unsere Sendung dementsprechend anpassen, dass wir nicht mehr so oft uns ausziehen. Oder Banane sagen oder sogar Brüste oder Nasen. Nasig und busig, das dürfen wir natürlich dann auch gar nicht mehr sagen. Das darf man nicht sagen. Sackpiercing ist, glaube ich, auch auf dem Index. Aber gut, da gehen wir natürlich. Riechst du Piercing mit softem S? Piercing? Pussing. Ich komme aus dem Osten und da sagen wir machen uns ein Pussing. Wir machen uns ein Pussing. Warum? Wie sagt man das in Hannover? In Hannover sagt man. Zitzenlulu oder sowas. Da macht man mal ganz abstrakte Sachen. Ricky, wollen wir nicht über MMA reden? Ja, können wir sofort. Ja. Aber wir werden, also ich kann vielleicht noch ganz kurz einen Kommentar hier vorlesen. Mhm. Den finde ich eigentlich noch ein bisschen schöner. Ja, okay. Also, nachdem ich schon... Nee, nachdem ich... Doch, so fängt es tatsächlich an. Nachdem ich schon nach dem Intro meinen peinlichkeitsinduzierten Wegklickreflex unterdrücken musste. Mhm. Also nach dem Intro wollte er schon wegklicken, aber er konnte es unterdrücken. Weil, wir wissen ja jetzt, die MMA-Fans denken erst nach 10 Minuten. Nicht grundsätzlich alle. Ach so. Es dann auch noch geschafft habe, die seltsam machohaften Nasen-Busen-Diskussion auf eher niedrigem Niveau zu überstehen. Dazu muss man natürlich sagen, Fans einer Sportart, bei denen Nummern-Girls in Bikinis die Nummern hochhalten müssen. Ich finde, da hat nun wirklich Machismo nichts verloren. Nein. Da hat er recht. Nur um dann in 2 Minuten gefüllt mit Selbstbeweihräucherungen, also das sind keine Selbstbeweihräucherungen, das sind Tatsachen. Das ist ganz einfach. Wir liefern hier einfach mal regelmäßig News auf einem Niveau ab, das schlackerst du mit den Ohren. Ich hätte jetzt auch sagen können mit dem Busen. Mhm. Aber nicht mit der Nase, weil damit kann man nicht schlackern. Und weiteren Irrelevanzen zu quälen, bin ich bei 7 Minuten bei der Bestätigung des Shitstorms. Oh, wo war der? Ja, bestätigt ihn. Der Shitstorm, wo war der? Warte, ich komme, diese ganze Zusammensetzung dieses Kommentars, das ist, da kriegst du Würmer im Kopf. Warte ich damit, dass wenigstens nicht 10 völlig verschwendete Minuten meines Lebens waren auf verdammt nochmal den ersten Fitzel-Content. Mhm. Nachdem dieser nun auch seit 2 Minuten nur angeteased wird, das ist die große Kunst, mein Freund, dass man 2 Stunden lang nur anteased und dann hinten raus sagt, wie es war. So macht RTL Millionen. Genau. Bin ich nun zum Random-Skippen des Casts übergegangen. Aber er kann auch nicht davon loslassen. Nee, ja, stimmt. Wir sind süchtig machen. Ein Stück weit schon nach dem Intro schon in den Bann gezogen. Wir sind wie Krokodil, die Droge. Einmal dran, kommst du nicht mehr von weg. Alles im Allen habe ich nun auch positive Dinge gefunden. So, jetzt hören wir auf, hier so zynisch zu sein. Ich wusste nicht, dass sich der Kommentar so entwickelt. Die News sind ordentlich recherchiert. Jetzt weiß ich auch, ab wann sich der Shitstorm entwickelt hat. Die News sind ordentlich recherchiert. Das interessiert mich alles nicht mehr. Doch, mich schon. Das Review solide, nur scheine ich einfach nicht die Zielgruppe zu sein. Ja. Und mir fehlt die familiäre Atmosphäre. Was? Und den von mir so geliebten negativen Zynismus von Jojonas. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, aber werde für meinen Teil nicht Schlagkraft gegen MMAR als MMA-Podcast zu ersetzen. Tut mir jetzt wirklich leid, weil er schreibt auch noch liebe Grüße, Narg. Aber am Anfang, da habe ich mich halt einfach so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen gedacht, so, mein Gott, was bist du für ein Spießer? Ich fand die zweite Hälfte der... Die war schön. Die war wieder schön. Ekelhaft. Ja gut, wir müssen aber auch mit Kritik leben lernen. Ja. Und können das. Mhm. Wenn ihr uns mal kritisieren wollt, dann geht am besten auf, wie heißt die Seite? mmaradio.wordpress.com und klickt da alles an, was anzuklicken ist. Und liked und was macht man? Gefällt mir und... Abonniert, alles. Ihr müsst ähnelt sich dann doch stark liken und gefällt mir. Ist das dasselbe? Nein. Soziale Medium? Nein, Mickey. Nein. Nicht bei den MMA-Fans. Aber lass uns mal lieber über, ich glaube auch, dann im Endeffekt nützt das auch alles gar nichts. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dir das unangenehm ist, wenn ich diese Kritik offen vortrage. Nein, ich hasse nur Lobhudeleien, die hasse ich. Da kriege ich immer roten Kopf. Das stimmt, okay. Ja. Und ich finde, wir sollten jetzt nochmal 35 Minuten Helge Schneider gucken, wie in der ersten Version dieses Podcasts. Ja, genau. Wir können komplett mal Praxis Dr. Hasenbein hier und er schicken. 2 Meter, 2 Mark, na gut. Hm. Somit fing alles an. Ricky. So fing alles an. Wanderlei Silva. Kennst du den? Ricky. Hm? Ja, was denn? Jetzt raffst du es nicht. Nee, jetzt habe ich nicht gerafft, Helge. Aber ich habe jetzt auch schon die Flasche Katzenbeißer, habe ich jetzt mittlerweile komplett im Glas. Ja. So. Schön. Chris. Ricky. Hast du das mitbekommen mit Wanderlei Silva und Jael Sonnen? Den Trash Talk, Smack Talk. Und die Konfrontation bei der Olympia-Expo. Hast du das heute mitbekommen in Moskau? Da ist das olympische Feuer ausgegangen. Nein. Ja. Das gab's aber schon mal. Das gab's schon mal. Weißt du, wer das olympische Feuer eingeführt hat, also diese Zeremonie? Ja. Wer denn? Weißt du es nicht? Doch, ich weiß es. Ja, ich auch. Na gut, dann brauchen wir ihn nicht ansprechen. Das genau. Adolf Hitler. Richtig, die dumme Saudi. Ja, aber jetzt wissen es alle. Mhm. Schön. Bildungspodcast auch noch. Ja, oben drauf. Auch das noch. Auch das noch. Aber zurück zu Wanderlei Silva. Ja. Da gibt es ja seit Wochen und Monaten die Hoffnungen vieler UFC-Fans, dass der Kampf zwischen Wanderlei Silva und Jael Sonnen irgendwie zustande kommen sollte. Du hast ja auch schon gesagt, du willst den Kampf sehen. Ich will auch den Kampf sehen. Ja, hast du ja schon gesagt. Nicht statt, ne? Nach der Promo. Ja, jetzt gibt's ja erstmal die Geschichte gegen Rashad Evans. Mhm. Und es gab ja vor ein paar Wochen schon mal so ein Video von Wanderlei Silva, als er praktisch auf diese Promo von Jael Sonnen reagiert hat, die Jael nach seinem Sieg gegen Shogun Rua gehalten hat. Mhm. Hast du die damals gesehen, das Video? Also ja. Gut. Und das jetzt gab's im Zuge des Fights. Nee, ich meine die Antwort dann von Wanderlei Silva darauf. Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, das ist so ein, ja, kann man schon sagen, in so einer Art Pro-Wrestling-Stil gehaltene Promo, in Schwarz-Weiß gehalten. Und das Problem ist, er spricht es natürlich auf Portugiesisch alles. Mhm. Es ist zwar untertitelt, aber es zündet dann natürlich nicht, ne, wenn man das erstmal da ablesen muss, ja. Ja, das muss man wirklich so sehen. Und es wirkt halt unfassbar gestelzt so. Also ist nicht okay. So ganz mein Style gewesen. Mhm. Und jetzt hat Wanderlei was Ähnliches gemacht. Jael Sonnen hat ja auch immer mal wieder in seinen Sendungen auf Fox Sports One eine kleine Spitze losgelassen. Und jetzt hat der gute Wanderlei, wie gesagt, nochmal so ein Video da gemacht. Und in diesem Video mit eingebaut ist ein zweites Video, wie er Jael Sonnen auf einer Olympia-Expo, ich glaube, da geht's um so Muckis und sowas, praktisch so an so einem Stand auffordert, die Fresse zu halten in Zukunft. Ach, schau an. Ja. Und auf Portugiesisch? Nee, er kann ja Englisch. Ich glaube, der trainiert ja auch in den USA. Wanderlei Silva, also der kann schon ein bisschen Englisch, aber nicht so gut. Auf jeden Fall ging dann so ein bisschen die Meinungen auseinander in den diversen Foren und auf Twitter und so weiter, ob das jetzt eine abgekartete Aktion war zwischen Jael und Wanderlei. Ja? Und ich will jetzt mal von dir wissen, gefällt dir das, wenn MMA oder UFC im Speziellen Kämpfe, auch wenn es vielleicht abgesprochen ist, aber auf so eine Pro-Wrestling-Art promoted, sage ich jetzt mal. Weil wenn es abgesprochen ist, ist es ja eine Promo-Aktion. Da muss ich vorweg sagen, wenn es gut gemacht ist, dann auf jeden Fall. Ich habe jetzt das von Wanderlei Silva nicht gesehen, die er da auf Portugiesisch gehalten hat. Aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn das natürlich so ein Jael Sonnen nach dem Fight macht, ist das super, dass er da gleich den Nächsten sich vor die Flinte holen will. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es viele können in der UFC. So, wenn, also wirklich, wie gesagt, und das muss natürlich auf Englisch sein, das wäre natürlich das Allerbeste, aber es gibt natürlich viele Brasilianer, die nun mal nur Portugiesisch sprechen, aber ich finde das gar nicht schlecht. Wenn es aber wirklich konstruiert ist, wie in diesem Fall eventuell mit diesem Schwarz-Weiß-Video, was du erzählt hast, wenn das wirklich so ein bisschen konstruiert ist, das finde ich dann, ich weiß nicht, ja, das möchte ich glaube ich nicht. Aber wenn man dann ruhig bei einer PK oder bei irgendeinem anderen TV-Auftritt dann mal gegen wen anders schießt, dann finde ich das durchaus okay. Aber ich möchte nicht, dass es die UFC promotet irgendwie oder konstruiert irgendwie, noch mit irgendwelchen Farbfiltern und Shadern drauf. Das möchte ich nicht. Das machen sie nicht, aber natürlich wird das von diversen... Wanderlei selbst gemacht hat, ja. Ja, aber das wird natürlich sofort von diversen MMA-Seiten und UFC-News-Seiten aufgegriffen. Absolut, und ja. In dem Moment promotest du es ja. Also, ja. Und das ist halt so ein bisschen die Frage und auch mein Zwiespalt. Zuerst, wo ich das gesehen habe, fand ich das irgendwie auch ein bisschen affig von Wanderlei Silva. Mir hätte es besser gefallen, wenn es irgendwie ein Interview gegeben hätte, wo er dann halt mal sagt, ja, keine Ahnung, er hat keinen Bock auf Jael Sonnen und dann da mal ein bisschen so Trash-Talk irgendwie vom Stapel gelassen hätte. Aber das jetzt hat mich schon extrem an alte WWE-Zeiten erinnert oder an, ja, also das war... War die Kamera close auf ihn? Er hatte seine eigene Kamera praktisch mit dabei, also er lief durch diese Expo und die Kamera hat sozusagen über seine Schulter so hinten hinweg gefilmt. Achso, ich dachte, das wäre so Sergio Leone-Schuss oder was, dass man nur den Oberkörper sieht. Nee, und Jade hat auch relativ komisch reagiert, aber ich meine, das ist natürlich immer schwer jetzt aus meiner Position heraus, das richtig einzuschätzen, ob Jade Sonnen möglicherweise davon gewusst hat oder eben nicht. Selbst wenn Jade davon nicht gewusst hat, also Wendelay hat definitiv davon gewusst, sonst wäre nicht die ganze Zeit diese Kamera hinter ihm hinterher gelatscht. Ja, also... Was glaubst du denn? Wusste Jay davon? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Er reagiert schon ein bisschen komisch. Also die Vorstellung, dass da auf einmal ein Typ steht und dir sagt, du sollst jetzt hier mal die Fresse halten, sonst gibt's eins aufs Maul. Ja, da reagierst du, glaube ich, ein bisschen anders. Also du musst es dir vielleicht mal angucken. Da können wir beim nächsten Mal nochmal drüber reden. Aber ich fand's enorm gestellt und mir hat's nicht so gut gefallen. Mir hat's dann wieder gut gefallen, wie Jill Sonnen bei UFC Tonight darauf reagiert hat. Da hat er sich halt dann in seiner bekannten Manier wieder über Wendelay ausgelassen. Das hat mir wieder gefallen. Aber dieser Zwischenschritt, den von Wendelay... Du meinst, es wirkt so, als wenn er jetzt unbedingt auf die Geschichte von dem UFC-Event... Was war das für ein Fight? Gegen wen hat denn Jill Sonnen da gefightet? Shogun Rua. Ja, stimmt, natürlich, ja. Dass er darauf jetzt unbedingt adäquat antworten müsste, oder wie? Oder dass er da wahrscheinlich noch einen draufsetzen wollte? Nee, das nicht. Also das wirkt halt schon, deswegen finde ich es ja so konstruiert, weil es halt alles so ineinander greift. Also so die Evolution der Fehde, sag ich mal, ist eigentlich perfekt. So, und das ist dann immer, wo man so denkt, nee, so läuft das eigentlich nicht. Was ist denn der Initialpunkt dieser Fehde? Na ja, also Jail hat Wendelay ein paar Mal vorgeworfen, dass er halt nicht immer kämpft. Oder sag ich mal anders, Kämpfe annimmt und dann aber nicht erscheint oder kurzfristig mit fadenscheinigen Gründen Kämpfe absagt. Im Endeffekt hat Jail Sonnen Wendelay unterstellt, er wäre ein Feigling. Ja, große Fresse, nichts dahinter, so in der Art. Und warum das ein Jail Sonnen macht, ist mir ganz klar. Der will natürlich diesen Kampf und er will große Kämpfe und er will Fett abkassieren und das macht alles Sinn. Und Wendelay Silva macht jetzt halt, oder versucht das Spielchen so ein bisschen mitzuspielen, habe ich das Gefühl. Und das geht aus meiner Sicht voll in die Hose. Weil man auch wahrscheinlich so ein Promo-Battle gegen Jail Sonnen nur schwer gewinnen kann, oder? Man muss es halt sehr clever machen. Also gebe ich dir schon recht, man kann den wirklich nur schwer gewinnen. Aber ich finde, man kann ihn schon gewinnen. Also du musst es halt einfach cleverer machen. Du kannst ja auch Jail ausspielen. Er hat ja schon so eine Pro-Wrestling-Art, Jail Sonnen. Ja. Und wenn du das so ein bisschen ad absurdum führst und ihn so ein bisschen vorführst damit, dann kannst du das natürlich für dich wieder nutzen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Du kannst dir mal das Video angucken und wir können beim nächsten Mal so ein bisschen drüber philosophieren, wie du das jetzt fandst. Absolut. Würde ich mal vorschlagen so. Ja. Gut, dann wurde jemand entlassen. Du wirst jetzt noch nicht allzu viel von ihm gehört haben. Yushin Okami. Mhm. Das ist der Typ, der gegen Jacare Souza zuletzt verloren hat. Ah, ja. Ist eigentlich ein Urgestein in der UFC, sage ich jetzt mal. Der gute Yushin Okami. War auch auf Platz 6 gerankt. Viele waren überrascht, dass er entlassen wurde. Es gab vor ein paar Monaten einen ähnlichen Fall mit John Fitch. Der wurde ebenfalls entlassen, relativ gut gerankt. Und Dana White hat gesagt, er schließt es nicht aus, dass Okami irgendwann mal zurückkehrt, aber er soll jetzt so ein bisschen außerhalb der UFC wieder ein bisschen fighten und sich einen Namen machen. Und Dana White hat Yushin Okami auch so ein bisschen als Gatekeeper bezeichnet. Sprich, wenn du den besiegst, dann gehörst du, sag ich mal, in die Top 5. Ja? Okay, so. Jetzt habe ich mir, also da muss man noch dazu sagen, Yushin Okami hat aber auch das Talent dazu, hoffnungsvolle junge Talente richtig alt aussehen zu lassen. Also er hat keinen spektakulären Kampfstil gehabt. Ja, er war eher ein bisschen langweilig im Ring, im Oktagon. Und jetzt wollte ich von dir mal wissen, ob du das sinnvoll erachtest, dass man so einen Typen hat, den man erstmal praktisch besiegen muss, um im großen Geschäft mitspielen zu können. Oder ob du sagst, nee, das ist eigentlich völliger Bullshit. Ich will Ich will die besten Leute in der UFC sehen. Und wenn Okami einfach mit seinen Mitteln, auch wenn sie nicht schön sind, Gegner besiegt und hoffnungsvolle Talente daran hindert, in die Top 5 aufzusteigen, dann ist es eben so. Also jetzt nicht auf Okami nur gemünzt meine Frage, sondern ganz generell. Ziehst du Action können vor? Grundsätzlich natürlich, ja. Das kann man vielleicht jetzt, du hast ja wahrscheinlich auch Samstag Boxen geguckt, oder? Oder am Sonntagmorgen? Ich habe es mir am Samstagabend angeguckt, ja. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich habe mir vorher unglücklicherweise mit meiner Freundin tatsächlich John Jones versus Axel Gustafsson angeguckt. Komplett nochmal alle 5 Runden. Das ist halt ein komplettes Mayhem, die letzten beiden Runden. Und wenn du dann so eine Geschichte da, ja, die beiden Top-Guys im Schwergewichtsboxen, das ist halt einfach die lahmste Scheiße, die du sehen kannst. Und ich finde schon, dass man da, gerade mit der UFC, mit dem MMA, eine Nerv trifft bei dem Kampfsportbegeisterten, den du halt beim Boxen anscheinend nicht so bekommst. Ich habe ja auch Ausschnitte von dem Floyd Money Mayweather-Fight gesehen und auch der war nicht so. Nee, auch der war eine Enttäuschung. Ja, also der Fight war halt auch nicht gut. Nee, war eine andere Gewichtsklasse und da hätte man denken können, da passiert mehr. Aber ich finde, gerade in der UFC, da sollte man schon mehr Wert auf Action legen. Weil, ja, das passiert einfach. Das ist einfach das, was ich beim Boxen, das ist einfach der normale Kampfsport, den der Mainstream mag. Ne? Was waren die Buy-Rate? 20 Millionen? Floyd Money Mayweather? Nee, knapp 3 Millionen Pay-Per-Views hat der. Oder 3 Millionen, ja. Stimmt. Er hat 20 oder 40 Millionen Börse gekriegt, ne? 33 Millionen Börse. Fast die Mitte dann. Und ich finde schon, dass man da auch auf Spektakel setzen soll. Nicht unbedingt da jetzt so ein Benchmark-Guy wie diesem Okami, der ja wohl relativ unspektakulär fightet, aber irgendwie immer gewinnt. Wie, das kommen wir ja später noch zu. Mein Lieblingsfreund Damien Maia ist ja ein ähnlicher Kandidat, ne? Dass man da schon eigentlich den Nerv treffen sollte, dass, oh Mensch, Boxen ist gar nicht mehr so mein Ding. Was ist denn dieses MMA? Was ist denn UFC? Und dann siehst du wirklich, vielleicht nur ein Fight und der ist scheiße und dann denkst du dir, ah, okay, ist vielleicht doch nicht so der große Unterschied, aber wenn du dann wirklich einen geilen Fight siehst, dann bleibst du dabei. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also man sollte schon die Taktzahl von spektakulären Fights und Fightern eigentlich hochhalten. Höher vielleicht als die, die immer gewinnen. Ist natürlich in unserer Leistungsgesellschaft dann ein bisschen unfair, oder? Wem sagst du das? Diese Leistungsgesellschaft. Wie denn? Ja, nee, also das Ding, was ich natürlich auch noch mit reinwerfe, ist, also ich glaube nicht, dass die ganzen Leute, die jetzt aufschreien, warum Okami entlassen wurde, warum Fitch entlassen wurde, ich glaube nicht, dass dieselben Leute oder diese große Anzahl an Leute sich auch jedes Mal gefreut haben, dass Okami jetzt auf der Karte steht. Denn wenn es so gewesen wäre, dann glaube ich nicht, dass die UFC ihn entlassen hätte, weil dann wäre einfach ein Draw und dann hätten sie ihn definitiv irgendwie weiter durchgeschleppt. Aber der macht den kleinen, aber feinen Unterschied auch für mich nicht aus. Deswegen ein Stück weit gehe ich da mit dir mit, aber ich finde es dann trotzdem auch gut, wenn es so einen Typen gibt, so einen unangenehmen Gegner, wie von dir auch schon angesprochene Leute, Machida ist ja auch so ein Kandidat, oder der jetzt nicht unspektakulär ist, aber unangenehm, oder eben Damien Maia. Ja, aber wenn du den besiegst, das hat natürlich nochmal, aus meiner Sicht, nochmal mehr Wert. Mal ehrlich, es gibt auch spektakulärere Fighter als Jay Sonnen. Ja, gut, aber Jay Sonnen ist halt, der rennt halt durch dich durch. Also, wenn es da losgeht, dann gibt der Feuer und dann geht's rund. Also, ja, er ist ja schon eher ein Submission-Guy. Der ist ein Wrestler. Er ist ein Wrestler, ja, und er hat aber... Er ist nicht so langweilig, also das ist natürlich totaler Quatsch, aber Leonardo Machida und Damien Maia sind ja nochmal andere Kaliber. Aber ich finde, wenn du schon im Ring vielleicht nicht so spektakulär bist, aber erfolgreich, dann solltest du wenigstens außerhalb des Rings ein bisschen Promo machen. So ein bisschen Showmanship. Das finde ich gut. Warum nicht, Alter? Ey. Das schadet nicht. Aber dadurch, dass es natürlich eine reale Sportart ist, bist du halt so, wie du bist. Und wenn du halt jeden besiegst, landest du zwangsläufig irgendwann in der UFC. Und Okami hat ja auch einen Titelkampf gehabt 2011 gegen Anderson Silva. Also ist ja jetzt niemand, der jetzt die Sportart nicht beherrscht. Aber ich denke mal, die UFC hat Hector Lombard damals verpflichtet und gegen Okami gestellt. Und sind davon ausgegangen, dass Lombard damit einen Sieg einfahren kann gegen den großen Namen und es kam halt genau andersrum. Und Lombard verliert das Match, Okami gewinnt das Match war nicht besonders gut oder der Kampf war nicht besonders gut und letzten Endes hat Okami der Sieg nichts gebracht Und Lombard hat die Niederlage nur geschadet und auch die UFC, die viel Geld in diesen Typen investiert haben, der sich bis heute noch nicht davon erholt hat. Also es war jetzt ja nicht nur die Niederlage, aber ich kann schon verstehen, warum die UFC das nicht macht oder warum sie solche Leute entlässt. Kann ich schon verstehen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob da noch mehr Leute dieses Kalibers dran glauben müssen. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ein weiterer, der entlassen wurde, ist Mike Ritchie. Den haben wir auch neulich erst gesehen gegen, oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, auf den Kampf habe ich mich so gefreut. Mike Ritchie gegen, das war jetzt erst auch auf der Gustafsson-Card, das war von den Prelims der Main Event, aber ich habe es völlig vergessen. Ich habe einen Kopf von seinem Gegner vor mir, aber ich kriege den Namen nicht raus. Ist egal, Mike Ritchie wurde entlassen bei Ultimate Fighter 16, noch im Finale, danach ging nicht mehr viel. Das finde ich jetzt nicht so weiter besprechenswert. Interessanter, vielleicht unter Umständen, finde ich da eher noch, dass Ben Rothwell für 9 Monate suspendiert wurde. Kannst du dich an den noch erinnern? Der hat auch gekämpft bei der... Moment mal, war das die Gustafsson-Card? Jetzt muss ich mal nachgucken. Ich glaube nicht, dass es die Gustafsson-Card war, das war die davor. Schauen wir mal schnell nach. Gegen Brandon Vera war der Kampf, wo er den K.O. gehauen hat und danach Travis Brown herausgefordert hat. Oder war das Prelims? Könnte natürlich auch sein. Das war bei 164. Pettis. Das war die Pettis-Card. Mhm. Es könnte sein, dass es... Warum sagst du, das war die Pettis-Card? Naja, weil es halt die Pettis-Card war. Anderson-Card war. Wer? Ja. Ist der nicht jetzt bei den Damen mit dabei? Er ist jetzt bei Dancing with the Stars, neue Staffel. Ja, also auf jeden Fall, da hat er noch gewonnen und jetzt wurden überhöhte Testosteronwerte bei ihm festgestellt. Ach, das kennen wir ja irgendwo her. Das kennen wir irgendwo her. Ganz interessant war aber, dass er nicht in Las Vegas getestet wurde, sondern da fehlt mir jetzt das Hintergrundwissen, aber er wäre da eigentlich nicht gesperrt worden, also von der Commission her. Ja, Las Vegas sperrt dich für sowas 9 Monate. Commissioner Gordon, wollte man ja noch sagen. Genau, ne? Aber da wärst du nicht gesperrt worden. Aber die UFC hat gesagt, ja, ist uns egal, wir suspendieren den für die 9 Monate, weil das ist das, was die anderen Leute, wenn zum Beispiel in Las Vegas passiert wäre, auch zu erwarten gehabt hätten. Und also Ben Ruffell muss sich jetzt erstmal für 9 Monate irgendwie was anderes einfallen lassen, was er mit seinem Leben macht. Ist natürlich doof, wenn du von so einem Sieg kommst, ja, und dann kommt sowas raus, dass du einfach gedopt wurdest. Es ist ja immer die Sache, er selber sei angeblich wahnsinnig überrascht gewesen, hätte damit nicht gerechnet und pipapo. Ich meine, manchmal kann ich es auch dem einen oder anderen Kämpfer abnehmen, aber in den meisten Fällen, glaube ich, die wissen ganz genau, was sie machen und hoffen einfach, dass sie davon kommen. Ich glaube nicht, dass man so doof ist, wenn seine Karriere... Oder wenn die Karriere da auf dem Spiel steht, ja, die steht ja im Endeffekt bei jedem Kampf, den du in so einem Octagon der UFC bestreitest, steht deine Karriere auch auf dem Spiel. Ja. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass du da drauf scheißt, ob jetzt deine Testosteronwerte noch im Limit sind oder nicht. Ich denke, die wissen ganz genau, was die machen, die Kollegen ja. da. Ja, ja, ja. Ja, also, der ist weg vom Fenster, wird aber wiederkommen. Dann gab es noch ein paar, also ihr merkt schon, wir arbeiten ja gerade so ein paar News der letzten Wochen, muss man fast schon sagen, ab. Also ich glaube, 2 Wochen ist es fast her, dass wir das letzte Mal gesendet haben. Und es gab eine Verletzung von Michael Bisping. Der sollte eigentlich jetzt am 26.10. gegen Mark Munoz in Manchester antreten. Da habe ich mich auch tierisch drauf gefreut. Also, weil ich gedacht habe, Michael Bisping, Mark Munoz in Manchester, das wird der Hammer. Ja, scheiße ist es. Michael Bisping hat sich am Auge verletzt. Es sah ganz kurzfristig auch mal danach aus, dass er seine Karriere beenden muss. Das ist jetzt Gott sei Dank wohl nicht mehr der Fall. Er wird zurückkommen können. Er will sich aber Zeit lassen, weil es doch eine relativ ernste Verletzung ist. Und dann wurde erstmal geguckt, wer wird denn jetzt den guten Michael Bisping in Manchester ersetzen? Und da springt der gute Lyoto Machida ein. Der darf am 26.10. jetzt gegen Mark Munoz ran. Die beiden kennen sich auch, haben schon zusammen Jiu-Jitsu trainiert, also sind sich nicht ganz fremd. Und Machida wiederum sollte ja eigentlich bei Fight for the Troops am 6.11. auf Tim Kennedy treffen. Und Tim Kennedy stand dann praktisch wieder ohne Gegner da und hat eigentlich jeden herausgefordert auf Twitter. Ja, also er ging auf Twitter, hat jeden UFC-Fighter mit irgendeinem Scheiß angeschrieben und ihn herausgefordert. Es gab einen wahnsinnig geilen Tweet. Ich weiß jetzt noch nicht mehr ganz genau, ob ich da noch den Gegner zusammenkriege, aber die Quintessenz war, er wollte von einem UFC-Kämpfer den Spitznamen, ja? Was weiß ich, American Dream, sage ich jetzt einfach mal, nur so daher. Und er hat gesagt, hey, komm, lass uns kämpfen für den Namen. Es fordert dich heraus, der zukünftige American Dream und so. So Geschichten hat halt Tim Kennedy die ganze Zeit abgezogen. Das wiederum fand ich cool, im Gegensatz zu der Geschichte mit J.S. Sonnen und Wanderlei Silva. Das fand ich wiederum cool. Und er hat jetzt seinen Gegner bekommen und jetzt werden viele da draußen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen, wer? Tim Kennedy wird bei Fight for the Troops auf Rafael Nadal treffen. Ja. Ja, also den, weiß nicht, kannst du dich an den noch erinnern? Ja, war doch erst letztes oder vorletztes Event, ne? In Brasilien, genau. Die 28er Fight Night müsste ja, das gewesen ja. sein. Aber Nadal ist natürlich, er ist schon lange dabei, aber er ist jetzt keine riesengroße Nummer. Und es ist ja der Main Event von Fight for the Troops, ja? Und ist da sonst noch ein Co-Blockbuster? Ja, wir könnten natürlich einfach mal nachgucken, was da sonst noch auf der Card steht, aber es ist jetzt nicht die hotteste Card, die du dir so vorstellen kannst. Also da ist schon auch noch Luft nach oben. Jetzt gucken wir einfach mal, was da sonst noch auf der Card steht. Wann ist die? Die ist am, weiß ich nicht, irgendwann im November müsste das sein. Tim Kennedy, hier haben wir es, 6. November. Da ist außerdem noch drauf Liz Camouche gegen Alexis Davis. Das ist interessant. Mhm. Was interessiert mich noch? Ja, Colton Smith gegen Michael Chiesa wird mich noch interessieren. Und ja, die gute Amanda Nunes gegen Germaine de Randamie, so haben sie es gesagt, die Holländerin. Wie würde die denn eigentlich ausgesprochen werden? Germaine wahrscheinlich. Germaine de Randamie. Aber wenn es eine Holländerin ist, sagt man auch Germaine De Randami dann vielleicht? Ja, das ist halt immer das Problem, wenn man keine Ahnung hat. Aber egal, also du merkst, die Card ist natürlich jetzt nicht so voll. Ja, ich gucke auch gerade die Card und da knallt ja wirklich nur nichts so richtig weg, ne? Ja, die haben jetzt so viele Events und ich glaube, dass sie da so ein kleines Problem haben. Einfach. Also wenn dann noch sowas kommt wie Fight for the Troops. Und ich kann auch verstehen, dass man da jetzt nicht sein Tafelsilber rausholt, ja, also für so eine Charity. Was ist dieser Event? In Fort Campbell in Kentucky. Mhm. Also die Idee war ja nicht schlecht, die sie hatten. Mit Kennedy gegen Machida, das ist schon ein gutes Match. Und Liz Camouche ist ja auch ehemalige Soldatin, genau wie Tim Kennedy. Ja, stimmt, ja. Also von daher, sie haben es versucht, aber es ist halt dann so ein bisschen auseinandergebrochen. Was ich noch ganz kurz dazu sagen muss, Rafael Nadal sollte eigentlich bei 167 auf Ed Herman treffen, der dann auch erstmal ohne zukünftigen Gegner dastand, bis sich dann endlich Taylor's Ladies erbarmte und ihn jetzt bekämpfen wird, sage ich jetzt mal, bei UFC 167. Hast du schon mal ein Fight for the Troops gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen, habe ich bis jetzt immer drauf verzichtet, 2 Jahre jedenfalls. Ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr überhaupt eins gab. Ja, also das weiß ich nicht, das ist das dritte jetzt, ne? Ja, ich weiß nur, dass es das dritte ist, aber Fakt ist auf jeden Fall, ich habe bis jetzt noch keins gesehen. Ja, ich weiß nur, dass die unsere 2 Octagon-Bienchen da dann sexy Camouflage-Klamotten antragen werden wahrscheinlich. Aber und ja. Rey Mysterio hat auch Camouflage-Dress an, ne? Klar, ja. Auch die alle, der ganze komplette Ring ist getarnt. Gibt ja manchmal Probleme, dass man sich da gar nicht mehr findet, weil der eine so Tannenkappen-Bomberanzüge anhat. Naja. Ach so. Aber was ich interessant finde, also die eine Augenverletzung von Michael Bisping sorgt dafür, dass die komplette Card von Fight for the Troops. Ach Quatsch, was erzähle ich denn, die komplette Card? Aber dass so eine komplette Division durcheinander gewackelt wird. Ja, das dann halt ein Rattenschwanz, ne? Da hinten dran. Ja. Und da könnte man natürlich sagen, ja, für solche Fälle, da würde natürlich so jemand wie Okami Sinn machen. Der ist ja auch aus dem Middleweight. Und da könntest du den natürlich mal einfach so reinwerfen. Das ist natürlich wieder das Argument für so einen Kämpfer. Aber mal sehen, wie sich das Ganze jetzt dann entwickeln wird. Bist auf jeden Fall auf den Stand. Michael Bisping wird nicht in Manchester vor der heimischen Crowd antreten. 5 bis 6 Monate wird er da übrigens ausfallen. Ei, ei, ei. Ist also dann doch eine Weile weg. Aber Munoz gegen Machida finde ich auch interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja Lyoto Machidas Middleweight-Debüt. Also das ist auch nochmal interessant. Ja. Kennedy gegen Natal, ja, my ass. Und Ladies gegen Herman ist jetzt auch nichts, was mich von den Socken reißt. Noch eine zweite Verletzung gab's, von der ich jedenfalls weiß. Charles Oliveira, der hat eine Muskelzerrung, sollte eigentlich bei 166 auf Jeremy Larson treffen. Auch dieser Kampf findet nicht statt. Der ist ersatzlos gestrichen, bis jetzt. Tja. So, jetzt wird es wieder ein bisschen interessanter, vor allen Dingen für mich, denn du weißt ja, mein allerliebster Lieblingskämpfer ist Chael Sonnen. Naja, und Anthony Pettis. Anthony Pettis, ja. Und was ist besser als Anthony Pettis? Ihn zu klonen? Genau, absolut richtig. Und deswegen hat die UFC jetzt seinen Bruder verpflichtet, Sergio Pettis. Ach, hör auf, hatte ich ja recht fast. Ja, hast du fast recht gehabt. Das ist ein ganz, ganz junger Typ. Und unbesiegt bislang. Also nicht natürlich nicht. Ist der im selben? Ist der im selben? Division? Bantamweight ist der. Aha. Bantamweight, das bedeutet, der ist leichter als sein Bruder. Und was gibt's über den zu sagen? Ja, wie gesagt, 2 Jahre Profi. Also ist in der Division mit Renan Barao. Der ist ein, wenn das, ja. Um das jetzt nein, mal ja, natürlich. Jetzt komme ich hier gerade durcheinander, weil ich absolut richtig. Ja. Wie gesagt, der ist unbesiegt bislang und seit 2 Jahren Profi. Ja, also ich kann jetzt auch nicht sagen, was seine Qualitäten sind. Ich habe natürlich von ihm jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich weiß nur, er hat 3 KOs, 3 Submission-Siege auf seinem Konto und 3 Decision-Siege. Also, das ist aber was, ja. Ja, also es ist wirklich schön, schön gemischt. Er trifft, und das ist auch schon festgelegt worden, am 16.11. bereits bei UFC 167. Also er feiert sein Debüt auf der 20 Jahre UFC-Card. Finde ich auch eine Ansage. Da trifft er dann auf Won Lee. Da kann ich dir nicht viel zu sagen. Aber ich freue mich auf Sergio Pettis. Der ist noch richtig jung. Ich glaube, der ist erst 19 oder 20. Also ein ganz, ganz junger Mann. Und wenn er ein ähnliches Talent hat in seiner Genstruktur, dann ja. Anthony Pettis sagt, er sei besser als er selber. Also klar, ist der Bruder, aber ich bin gespannt. Mhm. Okay. Wird, denke ich mal, dann Facebook-Fight sein, oder? Ich guck mal kurz, ob das schon auf der Card was zu sehen ist, kurz. Ich hoffe nicht, aber es ist so. Won Lee gegen Pettis ist Facebook. Scheiße, das muss ich aber gucken. Ja gut, das ist ja relativ leicht. Das ist ja relativ früh, ja. Ja, ja, das kriegst du hin. Nee, also das wird interessant, glaube ich. Schön. Also man macht das ihm anscheinend dann leicht, wenn du den Typ nicht kennst. Er kann natürlich auch ein tougher Guy sein, der Gegner von Pettis. Guck, wir können uns ja einfach mal kurz Won Lees Stats angucken, absolut. Genau. Aber man könnte natürlich ihm jetzt auch einen gestandenen Typen gegenstellen. Weißt du, was ich meine? Er ist schon ein gestandener Typ. Er hat 13 Siege, 9 Niederlagen bislang. Hat zuletzt gegen Asun Sao verloren. Das ist allerdings nicht weiter tragisch, das ist ein guter. Gegen TJ Dillashaw hat er verloren, auch ein guter. Treffen die beiden nicht jetzt gegeneinander? Richtig, aufeinander? Die treffen aufeinander. Ist das lustig? Das ist aber so witzig. Dann hat er gegen Tezuka hat er gewonnen und gegen Yamamoto hat er gewonnen. Die sagen mir jetzt beide nicht nichts. Aber es ist jetzt, sage ich mal, kein unbeschriebenes Blatt. Von Hill, 13 Siege, 9 Niederlagen. Er ist also schon ein erfahrener Kämpfer, sage ich jetzt mal. 30 Jahre alt, kommt aus England. Bin gespannt. Ein schneller Mann soll er sein. Ich bin gespannt. Also es wird mit Sicherheit, jetzt ist kein Fallobst, aber es ist natürlich dann trotzdem kann der gute Pettis dann auch gleich mal sagen oder zeigen, was Sache ist. Ja, also wenn er natürlich jetzt hier gegen Fallobst antritt, dann heißt es ja auch wieder, ja klar, wenn sie ihm hier die Gegner zum Fraß vorwerfen. Aber ich denke ich mal so als Einstand ganz okay. Was du meine, der Sohn von Ortiz, nein. Du meinst von Couture. Von Randy Couture. Ja. Dem werfen sie harte Brocken vor. Das ist nur das, was ich meine, so, weißt du? Ja, da gibt es ja auch dieses Problem zwischen Dana und Randy. Nein, also, Das ist wahr, dass es da tief gibt. Und dass man, glaube ich, mit Anthony Pettis einen Goldjungen hat. Ja, als absolut. Als zweitbesten Fighter in seiner Division. Genau, hinter mir. Mit so einem Lucky, das war ja kein Submission, das war eher, er ist ausgerutscht. Ich glaube, er ist ausgerutscht. Ja, ja. Und schon klar, dann glaube ich schon, dass man es jetzt deinem Bruder, wie heißt er noch? Sergio Pettis, es ihm jetzt nicht unnötig schwer macht. Aber natürlich muss man den auch mal, den Kollegen da besiegen. Und ich glaube, ich würde da sogar 1 Euro drauf setzen, dass es Sergio schafft. Gibt's auch noch ein kleines Anekdötchen, denn Anthony Pettis war auch auf dieser Olympia-Expo, als das mit Wanderlei und J.S. Sullivan passierte. Mhm. Und irgendwie gab es dann so ein Tweet von J.S. Sullivan, da hat er geschrieben, hey Anthony, danke, dass du mir beiseite standst oder so. Und dann wurde Anthony gefragt, ja, hast du da noch irgendwas gemacht oder wie oder was? Und er hat gesagt, nee, aber Jail hat mir halt davon erzählt und natürlich hätte er Jail Sun geholfen, weil die beiden kennen sich ja auch und sind, ich glaube, die sind sogar, haben irgendwie trainingstechnisch was miteinander zu tun. Also irgendwo denselben Trainer oder dasselbe Camp, ich weiß es nicht genau, aber Fakt ist, die beiden verstehen sich und Jail Sun hat später auch nochmal gesagt, Anthony Pettis sieht vielleicht aus, sieht vielleicht gut aus und ist der neue Sunny Boy der UFC. Ach, Quatsch. Das ist ein Straßenjunge, hat er gesagt. Mhm. Der weiß, wie es fighten geht. Ja. Dementsprechend verhält sich der Junge auch. Ich finde sie wirklich maßlos überzogen. Anthony Pettis, ich würde mal sagen, es sind noch 4-5 Kämpfe, Chris. Dann wirst du Pound for Pound miterleben, wie Anthony Pettis das Feld von hinten aufrollt. Nein, der wird Pound for Pound nicht Nummer 1. Nee, Nummer 1 wird er nicht. Aber der dazu kommt, hat er einfach auch einen viel zu risky Style drauf. Top 5. Der wird irgendwann, wird ihm was zum Verhängnis, sage ich dir. Top 5. Ich sag 2014 erreicht Anthony Pettis die Top 5. Der ist jetzt schon auf 8, Chris. Ja. Na, siehste, habe ich doch recht gehabt. Aber was Chris Weidman da auf der Neuen macht, das verstehe ich ja nicht. Du kennst Chris Weidman noch nicht so gut. Das ist ein guter Mann. Der ist für mich nicht zu Unrecht Champion. Natürlich, Anderson Silva ist der Shit schlechthin, ist gar keine Frage. Aber ich behaupte, Chris Weidman ist wahrhaftig in seiner Gewichtsklasse auf, nicht auf Augenhöhe, aber das kann man so schwer sagen. Ich meine, Anderson Silva ist halt einfach outstanding, aber ich finde, Chris Weidman ist schon richtig stark. Also ich finde, dem wird wirklich, das sagt ja auch Anderson Silva ganz oft, dem wird wirklich zu wenig Respekt gezollt. Also ich finde, das ist ein großartiger Kämpfer. Warte mal ab jetzt auf dem 28.12. Da brennt die Minade, das sage ich dir. Das glaube ich auch, ja. Also wir werden definitiv einen komplett umgepolten Anderson Silva sehen als beim Whiteman Silva Fight 1. Ich will mich da nicht festlegen. Der wird fokussiert sein. Mensch, der darf da nicht nochmal verlieren. Ich will mich nicht festlegen. Also den siehst Fehler du Anderson Silva Pound for Pound besser als John Jones? Jetzt aktuell oder auf die Karriere hinweg. Das ist halt schwierig. Für mich ist Anderson Silva der Top-Guy und John Jones ist der ihn ablösen wird. Also die sind für mich, die hätten dieses Jahr etwas diesen Superfight geben müssen, aus meiner Sicht. Silva gegen Jones. Das hätte ich dieses Jahr gemacht, weil ich glaube schon, dass Silva, der wird jetzt nicht irgendwie nach unten durchgereicht werden, aber ich glaube, dass er sein, dass, also wir hatten Peak Silva, hatten wir mittlerweile. Okay. Peak Jones steht uns noch bevor. Aber wer geht denn hoch und wer runter? Na, Silva wird langsam aber sicher sich dann verabschieden aus dem Sport. Vielleicht jetzt nein, nicht. Ich meine hoch eine Gewichtsklasse. Ja, man könnte ja auch so einen Catch-Rate-Fight machen, dass man sich da auf so eine Mittelgeschichte einigt. Mhm. Also ein Titelkampf oder so ein Vereinigungskampf, der Titel hätte es definitiv nicht gegeben. Da steht die UFC nicht so drauf. Ich denke, die hätten dann gesagt, hier, komm, wir treffen uns in der Mitte und let's get it on. Und dann Klein Best und so halt, oder was? Ja, es sind halt die zwei größten Kämpfer, die du aktuell im Oktagon gegeneinander stellen kannst. Deswegen glaube ich schon, dass es völlig Latte gewesen wäre, was da am Endeffekt für einen Titel dabei rauskommt. Der Gewinner wäre halt der Shit schlechthin gewesen. Würde es den Fight noch geben? Ja, also ich glaube, jetzt ist ja vor allen Dingen John Jones erstmal in der Fehde drin. So doof sich das auch anhört. Ich will das nicht ausschließen. Also ich glaube, wenn Silva sagt, ich möchte diesen Kampf und Jones sagt, also ich glaube, Jones will den Kampf. Ich glaube, Silva ist nicht so heiß drauf, Jones will den Kampf. Würde ich jetzt so behaupten wollen. Deswegen, also, ist die Börse dann ausschlaggebend? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch keinen Bock, sich da vermöbeln zu lassen von John Jones. Also, weil John Jones ist ja von seinem ganzen Körperbau fast schon ein Heavyweight. Also, ja, ist schwierig. Also, ich behaupte mal, diesen Kampf wird es nicht mehr geben. Der Zug ist abgefahren, glaube ich. Wer wird ihn gewinnen? Jones, ne? Das ist so schwer, deswegen will man ihn ja sehen, weil man es nicht sagen kann. Aber die Reichweite ist ja schon nasty. Ja, gut, aber Anderson Silva ist halt der größte MMA-Fighter aller Zeiten. Also das ist ja nicht ohne Grund. Also eine härtere Competition gibt's nicht. Deswegen wäre natürlich geil gewesen, wenn es diesen Kampf gegeben hätte dieses Jahr. Und ja, wer sagt, dass es den nicht geben wird, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber warten wir einfach mal ab. Es gibt noch ein paar andere Fights, die verkündet wurden. Einen, der könnte uns auch interessieren, Chris. Und zwar Krzysztof Jotko wird sein UFC-Debüt gegen Bruno Santos feiern. Und Krzysztof Jotko kommt aus Polen. Das ist für uns wieder ganz interessant, weil erneut ein polnischer Kämpfer in der UFC. Und ich hoffe immer noch auf so ein Berlin-Ding, ja, weil es so nah an Polen ist halt, dass man sagt, wir machen in Berlin eine UFC-Fight-Night, können da die polnischen Kämpfer und die zwei Deutschen da hinstellen, die drei Deutschen. Und das würde Sinn machen. Der Jotko ist auch ein sehr, sehr guter, ungeschlagen bis jetzt, ich glaube 13 Siege oder so. Also bin ich mal gespannt, wie der sich schlagen wird. Middleweight übrigens, falls es dich interessiert, von der Gewichtsklasse her. Dann wird es ebenfalls bei der 33. Fight Night am 7.12. in Brisbane den Kampf Take Mitsukaki gegen Nampan im Bantamweight geben. Finde ich auch einen interessanten Kampf. Brauche ich jetzt aber nicht weiter drüber zu philosophieren, weil die, glaube ich, beide relativ wenig sagen. Dann gibt's also dachte, weil die einem was sagen sollten. Ja, also Nampam könnte man schon kennen. Dann gibt es auch noch eine ganze Menge Neues für die UFC on Fox 9 Card, die ja sowieso schon richtig geil war. Auf die freue ich mich ja ganz besonders. Das ist die Geschichte in Sacramento, wo mein guter alter Freund Uriah Faber mit dabei ist. Erinnerst du dich? Ja. Das ist schön. Und für diese Card wurde jetzt auch noch Darren Ojanowama. Was? Darren Ojanowama gegen John Moraga festgesetzt. Flyweight. Auch ein Hammerkampf. John Moraga war der Typ, der zuletzt gegen Mighty Mouse den Titelkampf hatte. Erinnerst du dich? Ja. Der ein guter Fighter ist, aber einfach gegen Mighty Mouse ist offensichtlich aktuell nur wirklich ganz, ganz schwer Herr zu werden gegen diesen Typen. Dann wurde noch festgelegt, der Rückkampf, muss man sagen. Abel Trujillo gegen Roger Bowling. Von dem Kampf wirst du relativ wenig mitbekommen haben, denke ich mal. Das war bei UFC. Was war? Ach, das war die Fox Sports One Debütgeschichte. Da hatten die beide einen Kampf gegeneinander. Der endete in einem No-Contest, weil es gab angeblich ein Knie gegen den Kopf von Trujillo gegen Bowling, obwohl Roger Bowling die Hände auf dem Oktagonboden hatte. Das war sehr, sehr umstritten. Jetzt gibt es das Rematch und darauf freue ich mich, weil der Kampf, der war zwar nur Facebook-Prelims, aber der hat ganz schön gerockt. Also da ging es richtig zur Sache und ich mag ja Roger Bowling. Also von daher freue ich mich auch auf diesen Kampf bei UFC on Fox 9. Und Sam Stout gegen Cody McKinsey. Auch dieser Kampf findet bei UFC on Fox 9 statt. Und ich bin jetzt gerade schon wieder auf der Seite, wo die komplette Card aufgelistet wird. Und es ist unfassbar. Also das ist wirklich eine Card, wo mir das Herz aufgeht. Ich glaube, ich habe mich selten auf ein Event so sehr... Also das ist das Event, auf das ich mich am meisten freue. Mehr als das 20-Jahre-Ding? Ja, hey, Pettis gegen Josh Thompson ist Main Event. Faber war gegen McDonald, ne? Faber gegen McDonald, genau. Condit gegen Brown. Mendes gegen Lance ist drauf. Ja, stimmt, Chad Mendes, ne? Ja, Lozon gegen Danzig. Jürgensen gegen McCall. Castillo gegen Barbosa. Gastelum gegen McGee. Moraga gegen Ojanowama. Trujillo Bowling und Stout gegen McKenzie. Also, holy shit. Also, die Card ist unfassbar. Und auch der Rest des Jahres lässt sich ja wirklich, also es ist ganz schwer, da was rauszupicken, weil alles so großartig ist. Ja, ich freue mich selbst auf die Ultimate Fighter Finals diesmal mit dem Main Event hier, Mighty Mouse gegen Benavides 2. Auch das wieder der Hammer. Also wirklich jedes Event, das jetzt kommt, hat Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass Uriah Faber gegen Michael McDonald verlieren wird? Ich könnte es mir vorstellen. Ja. Aber ich hoffe nicht, weil für mich würde das bedeuten, dass Uriah Faber in der Verlosung Fight of the Year ist. 4 Siege in einem Jahr, das ist schon eine Ansage. Auch 168 ist nicht mehr weit hin. Und auch da gab es ganz, ganz viele Kämpfe, die angekündigt wurden. Gehen wir ganz kurz durch. Jim Miller trifft auf Fabricio Camos. Dann wird Bobby Fulker auf William Marsario treffen. Bobby Fulker, den mag ich übrigens auch. Der sollte aber jetzt mal gewinnen, sonst wird's eng. John Howard trifft auf Zia Bahadurzada, heißt der Kollege. Und falls du nicht mehr weißt, wer John Howard war, den könntest du noch kennen. Und zwar hat der Uriah Hall besiegt. Relativ überraschend bei Fox Sports One, bei dieser Fight Night-Geschichte damals. Also auch die Card, die 168, auch die nimmt immer mehr Formen an und lässt einem mit der Zunge schnalzen. Also das wird auch ein Event, auf das ich mich riesig freue. Ja. Außerdem, sehe ich jetzt gerade, habe ich hier noch gar nicht mit reingeholt. Außerdem trifft der gute Del Rosario auf, oder wird erneut in den Oktagon steigen und trifft auf, was ist denn der Typ, Guto Innocente. Del Rosario galt mal als hoffnungsvolles Talent, 11 Siege in Folge gehabt, dann irgendwie so einen blöden Autounfall oder irgendwas hat er dann erlitten und danach beide Kämpfe verloren in der UFC. Sollte wahrscheinlich auch gewinnen, sonst wird's eng. Shane Del Rosario. Ich guck mal kurz, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Genau, gegen Pat Barry und gegen Stipe Miocic verloren. Oh, ja. Ja, also das ist interessant. Dann wurde festgelegt, wann John Jones jetzt endlich auf Glover Teixeira treffen wird. Ich glaube, darüber haben wir in der letzten Ausgabe, haben wir darüber noch philosophiert? Philosophiert haben wir darüber, okay, ja. Okay, also dann ist es gesagt. Jetzt steht's fest. Jones trifft nicht auf Gustafsson. Er hat es selber so gewollt, dass Teixeira als nächstes dran ist. Er hat gesagt, er hat Gustafsson besiegt. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass er irgendwie da, ja, sage ich jetzt mal, so eine Geschichte, dass man darüber streiten könnte, ob er gewonnen hat oder nicht. Deswegen sieht er es nicht ein, dass Gustafsson jetzt hier diesen Kampf bekommt, sondern Teixeira ist dran und deswegen wird es am 1.2. bei UFC 169 das Match geben. John Jones gegen Glover Teixeira. Es geht um den Light Heavyweight-Titel. Und jetzt kommt bei mir hier bei 169, was natürlich völlig falsch ist, kommt die Geschichte mit Del Rosario. Ebenfalls bei 169, und das ist richtig, wird der Kampf stattfinden. Frank Mir gegen Alistair Overeem. Jetzt werden natürlich viele sagen, was? Ja. Der sollte doch eigentlich bei 167 stattfinden. Man hat das Ganze verschoben, um Frank Mir mehr Zeit nach der K.O.-Niederlage gegen Josh. Ach Gott, gegen Josh Barnett einzuräumen. Jetzt frage ich dich aber, hat Frank Mir nicht nach der Niederlage steif und fest behauptet, er wäre nie K.O. gegangen? Nein, absolut. Er hat sich nur kurz, es hat sich so angehört, als wenn das ein Manöver von ihm wäre. Ja. Weißt du, ich bin so, genau. Oh, ich tauch ab. Aber das wollte ich so. Aber genau. Der war ausgenockt. Aber ich glaube auch nicht. Also das heißt, er war ausgenockt, aber hat sich halt relativ schnell gefangen, ne? Und ich glaube aber nicht, dass der jetzt so lange Zeit braucht, da sich zu sammeln. Ich glaube, ja, das ist die Begründung, dass die UFC den Fight verlagert auf ein anderes Event, um das zu stärken. Es geht nicht von der UFC aus, es geht von vom Dingsbums Camp aus, vom Bier Camp. Die wollen, dass er noch ein bisschen mehr Zeit bekommt. Also ist jetzt schwierig zu sagen. Ist jetzt Google im Lauf, ne, würde ich sagen. Also ja, es interessiert mich. Es würde mich schon interessieren, ob sie es deswegen machen, um die Card, die 169 Card zu stärken. Die werden ja auch so ein bisschen vorplanen und könnte sein, dass sie dann sagen, naja, so richtig geil ist es vielleicht nicht. Oder wir haben das Pulver Ende des Jahres 2013 dann praktisch schon verschossen. Könnte sein, dass das ein Beweggrund ist und man jetzt halt diesen anderen Grund so ein bisschen vorschiebt. Du kannst mir sagen, was du willst. Das ist ein Do-or-Die-Fight. Das wird ein mega geiler Fight. Der mittlerweile hat jeder gesagt. Mittlerweile glaube ich nicht mehr wirklich dann von beiden nicht, dass das eine Schlacht wird, aber der Verlierer, der ist weg. Ja, gut, aber das ist jetzt keine News. Also das hat Dana White gesagt, das hat Alistair Overeem gesagt, Frank Mir hat das eingeräumt, also Nein, aber ich will damit nur die Intensität des Fights sagen, dass es da um alles geht und beide müssen sich komplett den Arsch aufreißen und ich glaube, beide werden wieder enttäuschen. Das müssen wir mal abwarten. Also da hast du was Wahres gesagt. Naja, Dafür bin ich ja da. Mhm. Dann gab es einen interessanten Twitter-War. Chris, du guckst ja Twitter, nutzt du ja nur, wenn du selber was schreibst. Du liest ja nichts mehr auf Twitter. Ist mir schon aufgefallen, stimmt's? Mhm, richtig. Du musst da dich mehr mit beschäftigen. Dann könntest du nämlich so großartige Geschichten mitverfolgen wie Ken Shamrock und Dana White, die sich, ist schon ein bisschen her, am 28. September wirklich die ganze Zeit gegeben haben. Es ging zuerst irgendwie um Kohle, die Ken Shamrock noch von Dana White wollte, und dann ging es darum, dass Dana White gesagt hat, du schuldest mir noch Kohle. Dann irgendwann hat sich dann auch noch Tito Ortiz mit eingeschaltet. Oh. Ist wirklich großartig. Wer das Ganze mal nachlesen will, weil es ist wirklich ziemlich viel zum Nachlesen, einfach mal bei Google Dana White, Ken Shamrock, Twitter-Fight eingeben. Da du ihn jetzt nicht gelesen hast, diesen Twitter-Fight, macht es wenig Sinn, mit dir darüber zu sprechen. Ja. Aber es ist interessant gewesen. Also ja, aus meiner Sicht. Die Kernaussage war, dass irgendwer wem noch Geld schuldet oder was? Die Kernaussage von Dana White war, dass Ken Shamrock und Tito Ortiz die letzten Pfeifen und Loser sind und nicht immer versuchen sollen, durch ihn wieder ins Gerede zu kommen. Und Ken Shamrock geht für mich aber so ein bisschen als Sieger aus diesem Twitter-Duell hervor, weil er relativ cool immer mal wieder so ein paar Brocken hingeworfen hat, Dana White praktisch hingeworfen hat, und er hat natürlich, jeder kennt Dana White, hat natürlich zugebissen. Also er ist ja dann doch so ein bisschen vorhersehbar. Es sind ein paar Knöpfe, die man bei Dana White drücken muss, und dann geht er ab wie ein Täpfchen. Und das hat Ken Shamrock wirklich beeindruckend, ist ihm das gelungen. Also sucht euch das mal raus. Ken Shamrock, Dana White, Twitter War. Großartig. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe das Ganze mitverfolgt, morgens um 6:30 im Bett. Es war also wirklich unglaublich. Auch die Tweets von Dana, die da so vom, also die Wortwahl, sage ich jetzt mal. Mhm. Sehr interessant. Dann noch eine News, die ich deswegen mit reingenommen habe. Wir alle fiebern 2014 entgegen, weil wir hoffen, dass Deutschland endlich mal wieder Gastgeber eines UFC-Events werden darf. Jetzt gibt's die News, dass die UFC für 2014 13 Events allein in Brasilien abhalten möchte. Oh Gott. Das ist natürlich eine ganze Menge, wenn man davon ausgeht, dieses Jahr waren es 7. Keins war ausverkauft gefühlt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also, jetzt warte mal, also die letzten 2 waren natürlich relativ ja bescheiden. Aber ich glaube, es gab schon welche, die. Ja, mit Sicherheit, aber gefühlt war das immer. Ja, die letzten 2 waren halt nix. So, aber jetzt warten wir mal ab. Was hat man da für eine Begründung genommen, dass man jetzt so viele Events in Brasilien machen kann, außer dass man so viele brasilianische Fighter hat? Das ist der Markt schlechthin für die UFC. Da sind die ja die richtige Big Player. Da sind sie, glaube ich, mit dem größten Sender haben sie da den Deal. Mit dem größten brasilianischen Sender. Und da ist die UFC wirklich. Also, mir ist es so, als ob ich das neulich mal gelesen habe, dass MMA, also UFC, direkt nach Fußball da mittlerweile kommt. Glaube ich gerne, ja. Also das ist natürlich einfach ein absolut fetter Markt für die Kollegen von der UFC. Und den wollen sie natürlich abgrasen, macht natürlich Sinn. Und dazu passt auch noch eine Aussage von Dana White, der gesagt hat, dass Ultimate Fighter Brasilien, also die 3. Ausgabe davon, wahrhafte Supercoaches erhalten werden, ja. Die Trainer werden euch schockieren und begeistern, hat er gesagt. Man weiß aber nicht, wer es ist. Es gibt ein paar Vermutungen, die aber alle so weit hergeholt sind. Also Dana White hat überhaupt nichts im Stapel gelassen. Man weiß nicht, wer da coachen wird. Bei der letzten Staffel waren es Big Nock und Fabrizio Verdum. Also das waren auch schon gute Coaches und bekannte Coaches. Und dann gab es schon die Überlegung, ob vielleicht Wanderlei Silva und JL Sonnen Coaches sein könnten. Ich bin gespannt, was sie machen. Ich bin gespannt. Es gab auch schon Cain Velasquez und Fabrizio Verdum als mögliche Kandidaten. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Aber wenn Dana White sagt, schockieren und begeistern, dann muss da schon was kommen. Ja, sonst beschwere ich mich beim. Dann muss da schon so ein Velasquez kommen, oder? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was der größte Shit. Wer, den sie da an den Start bringen können, das ist die Frage. Vielleicht was mit Anderson Silva und also es wird halt definitiv, dazu ja. Kommen wir auch gleich noch, da können wir gleich dazu kommen. Weil ich habe auch irgendwo gelesen, Anderson Silva und Vitor Belfort und sowas. Ich glaub's nicht. Aber das wäre natürlich auch nochmal eine Geschichte. definitiv. Kommen wir zu Anderson Silva, wenn wir schon über den sprechen. Der hat bei einer Pressekonferenz, also da muss man dazu sagen, die UFC war ja auf großer Media-Tour. 5 Städte in 5 Tagen, Las Vegas, Miami, New York, wo waren sie noch überall? Brasilien waren sie und ich glaube in Bielefeld. Wann gibt es denn jetzt den ersten New York-Event? Ach Chris, das ist noch nicht mal abzusehen, ob es den überhaupt mal irgendwann gibt. Also das ist überhaupt... Ich dachte, man wäre da schon weiter. Nee. Da passiert rein gar nichts. Also auf jeden Fall hat Anderson Silva auf dieser Mediatour verraten, dass er bei der 162-Geschichte, also wo er den Titel verloren hat, mit einer Rippenverletzung angetreten ist. Das Ganze wird von der brasilianischen Webseite dann noch ein bisschen mehr ausgebaut, sage ich jetzt mal. Und zwar soll er sich in seinem Trainingscamp verletzt haben, wollte den Kampf dann aber nicht absagen. Diese brasilianische Webseite hat auch damals schon davon berichtet, dass es eine Verletzung gegeben haben soll. Das Silva Camp hat damals dementiert und hat gesagt, nee, das ist überhaupt nicht so. Und Anderson Silva hat jetzt klipp und klar gesagt, ich war nur bei 85%, aber er möchte das nicht als Ausrede gelten lassen. Ja? Dann frage ich mich, warum spricht das an? Aber auf den Pressekonferenzen hat er dazu dann gar nichts mehr gesagt. Aber ja, er will natürlich da schon so ein bisschen, vielleicht keine Ausrede. Was hast du gerade fotografiert? Ich habe nur gerade einen Screenshot gemacht. Von was? Von meinem Handy, also ein Screenshot. Machst du aber nicht nochmal mitten in so einer Live-Sendung. Dann kriegt man wieder schlechte Bewertungen im Cyborg, Chris. Super. Können wir eigentlich direkt dann with MMA. Ja, aber ich finde es interessant, dass Anderson Silva sowas mittlerweile dann auch... Ist das? Meine Superschurkenlache? Ja, das ist wirklich... Superschurkenlache. Hast du auch eine Superschurkenlache? Mach mal. Gut, auch gut. Ja. Perverso. Ja. Super. So sind wir einfach. Ja, also ich finde es trotzdem interessant, dass Anderson Silva solche Geschichten dann auch schon braucht, um Niederlagen zu rechtfertigen, auch wenn er danach so tut, als ob er das nie gesagt hätte. Aber ich glaube, ja, er hat es halt gesagt. Die dumme Sau. Und wahrscheinlich hat man es auch noch auf Record, wa? Nee, also ich jedenfalls habe das nicht gehört. Also ich habe es nur gelesen. Also ich habe on Tape nur gesehen, wie er gesagt hat, er sagt dazu nichts. Das ist für ihn keine... Ich sag nichts. Das ist für ihn keine, soll für ihn keine Ausrede sein. Er hat den Kampf analysiert, er weiß, was er falsch gemacht hat und daran arbeitet er. Außerdem gab es natürlich mal wieder die bekannten, bekannt eigentlich nicht, aber es gibt schon, ich habe jetzt in letzter Zeit das auch häufiger mitbekommen, dass Leute so gesagt haben, Mensch, Anderson Silva gegen Jacare oder Anderson Silva gegen Machida, weil ja Machida jetzt auch in Middleweight runtergewechselt ist, das wäre doch mal großartig. Und er sagt, Dana, wenn so ein Kampf anstehen würde, würde Anderson Silva diesen Kampf auch annehmen. Aber Anderson Silva sagt, ich würde niemals gegen Jacare oder Lyoto Machida antreten. Das sind meine Freunde. Der Machida sei mein Bruder. Jacare wäre ein unglaublich guter Freund und er würde eher... Ach, Jacare wäre seine Mutter. Man weiß es nicht. Er würde eher die UFC verlassen, bevor er gegen die beiden kämpfen müsste. Finde ich, ist eine gewagte Aussage. So ein Blutsbrüder-Ding. Junge, ist mein Bro und so niemals. Ja, das könnte schon sein, dass die sich da einfach ein bisschen näher sind als wir beide zum Beispiel, Chris. Du würdest natürlich sofort einen anderen MMA-Podcast aufmachen und mit mir Head-to-Head gehen. Natürlich. Und wir würden die 21 UFC-Fans einfach untereinander aufteilen. Ist klar. Ja. Da weißt du ja, was ich für ein loyaler Mitstreiter bin. Das. Aber ich natürlich auch. Ich sehe natürlich im Hintergrund immer an allen Stühlen, wo es nur geht. Ja. Ja, so sind wir einfach. So sind wir, natürlich. Dann komme ich nochmal zurück zum besten Kämpfer aller Zeiten, der ja Oh, ich bin verwirrt. Wer ist denn jetzt bei dir der Beste? Ist es der Schwibschwager von Anthony Pettis oder die Großmutter Anthony von Pettis. Chael Sonnen? Absolut, Anthony Pettis. Das schwankt ja bei dir. Der hatte ja diesen Kirmes-Fight gegen Benson Henderson. Ja. Und aber ich würde eins freuen, Benson Henderson hat so ein bisschen sein Marktvalue verbessern können. Denn Benson Henderson hat bei UFC 150 ein Pay-Per-View-Main-Event gehabt gegen Frankie Edgar. 190.000 Mal wurde das Ganze damals verkauft. Dann hat die UFC sich gedacht, okay, der Henderson ist einfach zu unbekannt. Wir müssen den im Free-TV pushen und haben ihn auf die UFC... Weil er auch einfach so ein handsome Guy ist. Er ist einfach ein Typ, den muss man mögen. Deswegen hat er auch so unglaublich gedrawt bei 150. Auf jeden Fall haben sie ihn dann ja auf zwei UFC und Fox Cards gepackt. Einmal gegen Nate Diaz und einmal gegen Gilbert Melendez. Nur mal so von den Zahlen her, 5,7 Millionen Zuschauer haben den Kampf gegen Nate Diaz gesehen und 4,97 Millionen Zuschauer den gegen Gilbert Melendez. Und erinnere dich nochmal kurz, 150 waren 190.000 verkaufte Pay-Per-Views, jetzt 164, großer Bump für den guten Benson Henderson, 270.000 verkaufte Pay-Per-Views. Es lag jetzt mit Sicherheit nicht nur an Benson Henderson. Doch. Sondern woran auch an sonst, der Brisanz. Woran soll denn das sonst gelegen haben? Da fallen mir aber sofort mehrere Gründe ein. Auf jeden Fall ist es dennoch ein Erfolg für die UFC, dass die Strategie vor allen Dingen auch aufgeht, ist, denke ich mal, ganz wichtig für die UFC, dass sie Kämpfer, von denen sie viel halten, auf die On-Fox-Card setzen und die dadurch erstmal einen Namen bekommen. Ja. Das finde ich gut, dass das aufgeht. Ist auch ein logischer Weg. Ja, absolut. Aber es könnte ja sein, dass die Leute dann trotzdem sagen, ach, leck mich, interessiert mich nicht. Das kannst du natürlich auch, möchte ich jetzt nicht zu hören. Das kannst du aber natürlich auch nur machen bei Leuten, die wirklich, wo was zu holen ist. Also weißt du, wo man denkt, ja, das ist, der könnte wirklich ansprechen, dem Publikum. Absolut, wo die UFC merkt oder selber davon überzeugt ist von dem Typen. Ja? Ja. Und einfach sagen, Mensch, es ist schade, dass der nicht so bekannt ist. Könnte man natürlich mit Hendon Burrell jetzt auch mal versuchen. Ja, der ja auch spektakuläre Kämpfe abliefert, halt einfach nicht das Mouthwork hat, das er vielleicht bräuchte. Und vielleicht auch einen falschen Manager. Ja, muss man dazu sagen. Wo du gerade Manager angesprochen hast, ich weiß, du kannst es nicht gucken, aber es kommt am Mittwoch um 21 Uhr auf Sky Atlantic HD die Don King Biopic von HBO, wollte ich nur mal sagen. Also kann ja sein, dass es wer gucken will. Ich will es definitiv gucken. Also HBO macht ein Biopic über Don King. Okay. Also nicht interessant? Ich hätte es mir jetzt nicht angeguckt. Bist ja auch ein ignorantes Arschloch. Ja, das bin ich, aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich Don King irgendwie scheiße finde, sondern dass ich andere Sachen interessanter finde wahrscheinlich. Wenn ich Zeit gehabt hätte, vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jetzt so vom ersten Grübeln her, nee. Also es kann, was Sie damit sagen, wenn die ganz scheiße werden, ne? Ja, das ist klar. Kleines Update zu Ultimate Fighter. Chris, hast du endlich mal das Abonnement wahrgenommen? Ja, klar, hab ich schon wieder entabonniert. Du bist so ein Arsch. Das ist so eine schöne Staffel, Ultimate Fighter. Guck mir die auf DVD an. Ja, alles klar, glaube ich dir sofort. kleines Rating-Update. Interessanterweise, die Woman-Fights, die werden mehr gesehen als die Man-Fights. Ja, ich habe natürlich auch Zahlen. Die beiden Frauenkämpfe, einmal mit 870.000 Zuschauern und 778.000 Zuschauern. Dahingegen die Männerkämpfe nur mit 640, also kann man sagen, zweimal 640.000 Zuschauern. Also naja, der Ronda Rousey Liz Carmouche Fight war ja auch relativ erfolgreich, ne, in dem Beiß. Dafür, dass es zum ersten Mal ein Women's Bout war. Aber es war ja kein Main Event. Natürlich war das ein Main Event. War das ein Main Event? Klar war das ein Main Event. Was da für ein Hermann gemacht wurde, weiß das nicht mehr. Mit dieser Doku, die sie davor gezeigt haben, dass sie von Olympics gekommen ist. Sie kann ja nix, sie kann nur Judo. Und dann kommt so ein Kasperle und sagt, hier, Mensch, mach doch MMA. Und auf einmal kann sie das auch noch. Da haben sie einen Hermann gemacht wie sonst was. Ich überlege nur gerade, ob das der Main Event von der Card war. Also wenn das jetzt kein Main Event war, dann gute Nacht, Johanna. Ich glaube nicht, weil mir war es so, dass zuerst war ja der Main Event... Es war 157. Warte mal, jetzt gucken wir mal einfach nach. Es könnte auch sein, ich möchte jetzt hier nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das 157, du hast recht, das war der Main Event. Ja, Machida gegen Henderson war der Co-Main Event. Tatsächlich, 107, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie das so groß aufbauen wollten, dass bei 168, da war ja zuerst geplant, Rousey gegen Katsingano als Main Event zu machen, bis dann die Geschichte mit White Man und Silver 2 aufkam. Kannst du mal sehen, habe ich schon völlig verdrängt. Ist auch schon ewig her, 23. Februar. Ja, gut, ja, da ging die ganze Geschichte auch schon ganz gut ab, das stimmt. Aber es ist natürlich interessant, dass fast oder über 200.000 Menschen... Views die haben, aber ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Und zwar, wir sind natürlich Männer, ne? Natürlich, die Jungs oder die Cyborg-User, die gucken natürlich nur auf die nackten Fights, aber wir sind im Endeffekt immer noch Männer und wir sehen auch gerne Frauen. Naja. Ronda Rousey ist ja nun jetzt nicht die hässlichste. Auch, ja, aber die kämpfen ja da nicht. Das darfst du dir nicht so vorstellen. Ja, pass doch mal, nein, was ich jetzt aber sagen will. Mhm. Wir haben ja früher mal einen WWE-Podcast gemacht, ne? Den WWE-Podcast. Ja. In-Ring hieß der. Da ist es ja, da sehen die Bitches auch sehr gut aus, aber was die abliefern, ist totaler Oberscheiß. Ja, das ist frevelt ja jedem Begriff von Wrestling. Aber was du hier hast, du hast ansehnliche Frauen, die dann auch noch einen kompletten Bitchfighter abliefern und komplett die Shows stehlen. Ich finde, die Damenfights sind immer mit die besten. Ja, absolut. Das weißt du, was ich meine? Du hast da Sex Appeal plus Abliefer. Das braucht man nicht verhandeln. Aber die Mädels, die jetzt bei Ultimate Fighter mit dabei sind, sind jetzt nicht unbedingt gerade, ja, also Schönheiten. Naja. Die sind halt einfach, das ist eine nette, sagt man da, glaube ich. Was auch interessant ist, immer weniger Leute schauen sich die ganze Geschichte live an. Also ist ja nicht live, aber weißt du, wie ich meine? Also wenn es kommt, sondern die meisten oder viele nehmen sich es mittlerweile auf. Die DVR-Zahlen sind so hoch wie nie zuvor in der Ultimate Fighter-Geschichte. Macht für mich auch Sinn. Im Grund macht für dich Sinn, ist aber im grundsätzlichen Konsumverhalten auf der überhaupt so. Es noch nie war das Konsumverhalten auf dich zugeschnitten so hoch wie, oh Mensch, Viertel nach acht, Wetten, das, ah, muss ich gucken. Sondern die Leute gucken, wann sie es wollen. Voll ein schönes Geräusch jetzt von dir. Ja? Nee, aber das ist, habe ich ja auch gelesen, dass es einfach das Konsumverhalten sich ändert. Ja, für mich macht das halt auch Sinn. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, das Hauptding ist ja natürlich, wenn irgendwas im Fernsehen kommt, ey, ich muss es aufnehmen von vornherein schon, weil ich diese scheiß Werbung skippen muss. Es geht nicht. Ja, da habe ich jetzt natürlich Gott sei Dank das Problem, also das fast ausgemerzt mit Watch Ever. Ja, also das ist für mich aber auch ganz fürchterlich. Deswegen habe ich den Kampf auch erst den Klitschko-Kampf auch erst eine Dreiviertelstunde später begonnen. Ja, okay, kann ich verstehen. Weil nach jeder Runde echt ein Clip ist, ne? Ja, das ist unerträglich. Also mit Werbung komme ich überhaupt nicht mehr klar. Da kann Übrigens, ich. Fritz Dudek war gestern bei, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja. Fritz Dudek. Ja. Nein, Uli Wegner war vorgestern bei Inside Report bei Sky Sport News HD. Das ist aber schön. Schönes Interview geführt, schön. Ist ja auch ein netter Mann. Ist sehr nett, sehr nett. Und du bist der beste Parodist von ihm. Absolut. Jetzt kriege ich ganz kurz, muss ich das noch mit reinnehmen. Machen wir eigentlich noch den Damien Meyer Jake Shields Event? Ja, ja, klar. Jetzt kommt ganz kurz hier noch was rein. Und zwar, musst du morgen aufstehen? Also ich erst um 7. Ja, jetzt pass auf. Pat Healy wird auf Jamie Warner ebenfalls bei UFC und Fox 9 treffen. Also diese Card. Dreh völlig durch. UFC und Fox 9. Oh, wird das schön. Wird das schön, Chris. Ich kann es nicht mehr abwarten. Und man merkt es definitiv. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch fertig bin mit meinem Umzug. Mhm. Das ist eigentlich mein viel größeres Problem. Meinst du eventuell, dass es bei diesem Event zur zweiten Zusammenguckung kommen könnte, dass wir ein Match zusammen gucken? Das kann ich alles überhaupt noch nicht einschätzen. Also wirklich jetzt nur wegen dem Umzugsding. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, das Event ist im Dezember, 14.12. Nee, kann ich schon fast ausschließen, weil ich am 14. Warte mal jetzt. Wann ist denn dieses Happy Day Ding? Ja, wir werden es irgendwie sehen. Ich glaube, das ist nämlich irgendwie. Läuft ja dann auch ein Stück weit auch überhaupt nicht weg, der Event, ne? Ach so, ja, das könnte ja auch nochmal vorher der Fall sein. Ich gehe davon aus, dass Uriah Faber gegen McDonald, da zucken dir die Arschlappen weg. Ja, also das könnte auch nochmal vorher der Fall sein, dass wir so eine Geschichte machen. Also das würde ich. Weit im Auge? Zu keinem. Wenn uns einer gefällt. Okay. Fertig. So. Zum Schluss kommen wir jetzt zur Fight Night. Ich glaube, die Nummer 29 müsste das sein. Damien Meyer gegen Jake Shields ist der Main Event. Ich muss dazu sagen, wir haben ja so privat so ein bisschen gesprochen und ich habe dann auch gesagt, ich habe eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig Bock auf dieses Event in Broway oder wie diese komische Stadt heißt. Aber dann habe ich mir die Karte so ein bisschen angeguckt und eigentlich jeder Kampf interessiert mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das überrascht mich sehr, weil ich kenne nur Maya Shields und Silver Kim. Ja, pass auf, wir können ja mal Damien Meyer gegen Jake Shields. TJ Dillashaw, entschuldigen Sie. Ja, ist gar kein Problem. Wir können ja mal einfach jetzt hier kurz so ein bisschen durchklappmustern. Damien Meyer gegen Jake Shields, die Nummer 4 der Weltrangliste. Wenn ich jetzt zum ersten Mal UFC gucken würde, Ricky, und ich hätte jetzt die Wahl, Damien Meyer und Jake Shields bei einem Kollegen zu gucken, würdest du diesen Kampf mir empfehlen? Ich würde nicht live gucken, ich würde vielleicht vorgucken erstmal. Also, das ist bei der UFC, finde ich, das ist nicht gleich gesagt, dass der Kampf schlecht wird, weil Jake Shields ist jetzt kein schlechter Mann oder sowas. Also, ich glaube, du hast von Jake Shields so ein bisschen einen falschen Eindruck. Der ich rede immerhin, doch nicht über Jake Shields. Ja, aber es können ja immer zwei dazu. Ja. Und wenn Jake Shields ein Mittel findet, Damien Meyer ein bisschen mehr zu beschäftigen, als Damien Meyer das lieb sein könnte und dürfte, dann müsste dieser Kampf sehr interessant werden. Ich freue mich unglaublich auf diesen Kampf, weil ich bin... Nehme ich dich nicht ab? Doch, nee, ich freue mich wirklich auf diesen Fight, weil ich hasse Damien Meyer. Ich hasse das. Das möchte ich nicht unbedingt 15 Minuten sehen, was der da rumwurstelt. Das möchte ich nicht sehen, aber ich hoffe, es passiert mal was anderes und ich hoffe da natürlich auf Jake Shields. Aber deine Aussagen triffst du doch nur aufgrund des Kampfes, den du gesehen hast gegen John Fitch. Nein, ich habe 2 Kämpfe von Damien Meyer gesehen. Ja, aber er hat doch de facto beide die Kämpfe, die du jetzt zuletzt gesehen haben müsstest, ja, die hat er ja, also es gab ja nur einen langweiligen, das war der gegen John Fitch, der gegen Rick Story, der war gut. Der das war aber dann der letzte, definitiv. Ja, ja, gegen Fitch, das war der letzte. Da hat wirklich Not und Elend, also so vom Excitement-Faktor her, nicht vom Können, haben da ihr Stelldich eingefeiert. Das ist gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Aber gegen Rick Story, das fand ich nicht schlecht. Und gegen Dong Jung Kim konnte man sich auch angucken. Waren halt kürzere Kämpfe. Ich freue mich auf diesen Kampf nicht so besonders. Ich hätte kein Problem damit, wenn der auf irgendeiner Pay-Per-View-Card in den Prelims irgendwo rumdümpeln würde. Das würde natürlich nicht passieren. Das würde auch einem Damien Meyer nicht gerecht werden und auch einem Jake Shields nicht. Das ist mir schon klar. Aber das ist jetzt nicht der Kampf, warum ich mich auf diese Fight Night freue. Dennoch, ich würde sagen, Damien Meyer mit seinen Skills am Boden, ja, müsste er Jake Shields hier besiegen können. Die Frage ist, was passiert mit Damien Meyer, wenn er Jake Shields besiegt? Ja, das wollte ich nämlich auch gerne. Das wollte ich gerade von dir wissen. Was ist denn, wenn Damien Meyer gewinnt? Ja. Wie weit ist Damien Meyer noch von Georg St. Peter-Männchen entfernt? Ja, und Johnny Hendricks dementsprechend natürlich auch. Also aus meiner Sicht ist er dann schon so ein bisschen fast schon dran, könnte man sagen. Könnte man meinen, wenn Carlos Condit, der hatte jetzt wann einen Fight? Der gegen Matt Brown bei UFC und Fox 9. Ja, genau. Aber der ist für mich erstmal weg. Condit kannst du für mich erstmal rausrechnen. Ja, aber warte doch mal. Damien Meyer gewinnt jetzt den Event am Samstag. Carlos Condit gewinnt bei der Supershow da. Warum denn nicht von den beiden dann... Das glaube ich nicht. ...einen Fight machen? Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Ich glaube, Damien Meyer wäre ein interessanter Gegner für... Georges St-Pierre. Ja, ich glaube schon. Wenn der das Ding gewinnt, könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas machen. Verdient er das aus meiner Sicht? Ich finde ja Carlos Condit viel cooler. Ja. Würde ich sehr gerne sehen. Das wäre Condit gegen Georges St-Pierre oder Condit gegen Damien Meyer? Condit gegen Damien Meyer. Ja, hast natürlich immer die Gefahr, dass du da mit einem hoffnungsvollen, wieder auferstrebenden Herausforderer wieder zurückwirst, weil Meyer ist halt einfach ein undankbarer Gegner. Ja. Ellenberger zum Beispiel gegen Damien Meyer, das könntest du machen. Jake Ellenberger, der ja diese komische Performance gegen McDonald hatte, der könnte sich da nochmal die Hörner abstoßen, sage ich jetzt mal. Ja. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder mal abwarten, was mit der Robbie Lawler gegen McDonald-Geschichte wird. Aber auch hier, ich würde, glaube ich, McDonald nicht gegen Meyer antreten lassen. Das ist so... Du willst nicht, dass Rory McDonald verliert. Das ist schwierig. Also, nee, Rory McDonald gegen Damien Meyer. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn McDonald das Ding gewinnt gegen Robbie Lawler, dass man dann die beiden aufeinander loslässt. Also es sind Möglichkeiten da. Aus meiner Sicht ist allerdings, wenn Meyer das Ding gewinnt, jetzt sage ich mal nicht ganz so lasch wie wie du befürchtest und das doch ein bisschen Excitement beinhaltet, dieses Match, dann muss, ist er eigentlich dran. Aber natürlich muss man auch abwarten, wie die Hendricks-St. Pierre-Sache so läuft. Könnte ja auch sein, dass es erstmal ein Rematch gibt. Absolut, das weiß man natürlich nicht. Das ist natürlich klar. Das ist klar. Dann sind wir beide Johnny Hendricks-Guys? Ein Spitzentyp. Vom Optischen her ist das, ist er ganz weit vorne dabei. Da möchte ich mich noch nicht festlegen. Also, es ist der Fight seines Lebens, kann man so sagen. Nein, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber da bin ich noch nicht so entschieden auf einer Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lassen wir noch auf uns zukommen. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Der zweite Kampf am Mittwoch ist Eric Silva gegen Dong Yun Kim. Ja. Eric Silva, verloren gegen John Fitch, sehe ich gerade, und gegen Carlo Prater. Carlo Prater. Und dann hat er gegen Jason High gewonnen. Komischerweise, Eric Silva, wenn ich den sehe, ich weiß sofort, wer das ist. Also das ist auch so ein Typ, den siehst du einmal und den vergisst du nicht mehr. Deswegen kenne ich den auch noch. So, aber wenn du jetzt mal so seine Fight-Stats in der UFC anguckst, ist das ein sehr durchschnittlicher Kämpfer. 2-2 ist sein Rekord. 2 Siege, 2 Niederlagen. Interessante Geschichte gegen den guten Dong Yun Kim. Der von 2 Siege hat er eingefahren, so muss man sagen. Momentum, klar, bei ihm. Ja, er hat bis jetzt nur verloren gegen, oder die letzten Kämpfe, die er verloren hat, waren gegen Damian Maia und Carlos Condit. Da kannst du verlieren. Kann man mal verlieren, da würde auch ich mich schwer tun, muss ich sagen. Naja, weiß nicht. Hat Nate Diaz besiegt, ja? TJ Grant besiegt, Matt Brown. Wer besiegt Nate Diaz zurzeit nicht, also? Das war nicht zur Zeit, das war vor 4 Jahren fast. So. Nee, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren war das. Also, der gute Don und Kim ist für mich schon ein Kandidat, der das Ding hier gewinnen kann. Aber, hier natürlich wieder der Brasilien-Faktor, der könnte sich dann zugunsten von Eric Silva aus wenn es in die Decision geht. Nicht nur dann. Ich denke auch, dass du so einen Boost irgendwie mitbekommst, wenn du vor deiner Crowd da rumhüppelst. Oh. Hat man das nicht bei Jose Aldo auch gedacht? Ach, der hat sich ja verletzt, stimmt ja. Bei Jose Aldo? Naja, ein paar Brasilien-Fights, da haben wir doch den Jose Aldo-Fight abgefeiert und dann kommt da so eine Gurke bei raus. Am Ende ist herausgekommen. Die waren verletzt, ja, die waren beide verletzt. Hat. Nun lass mich doch mal einmal, wenn ich was Profundes zu sagen habe, das mal wenigstens hier sagen. Das war jetzt so weit aus dem Kontext gerissen, dass ich dir nicht folgen konnte, mein Bruder. Ich wollte damit nur sagen, dass das nicht unbedingt was zu sagen hat. Die Homecrowd. Ja, aber du kannst auch nicht die Crowd dafür verantwortlich machen, wenn sich ein Kämpfer verletzt und deswegen halt einfach reduziert kämpfen muss. Das hat ja nichts mit der Crowd zu tun. Das ist mir beim Fight noch nicht. Ja, was bringt uns das denn jetzt? Wenn er einfach verletzt war und nicht mehr leisten konnte als das, was er da noch abgeliefert hat und selbst dann gerade eingefallen. Und selbst dann noch so gut war. Wenn du letztens anderthalb Minuten noch mal hören würdest. Und selbst dann noch so gut war und diesen Kampf nach Hause geschaukelt hat, muss man ja sagen. Hast du recht. Dann ist das doch eine starke Leistung gewesen eigentlich. Ich auch sagen, à la Bonheur. Nee, aber was hat er denn mit der Crowd nichts zu tun gehabt? Nein, ich sagte ja, ach, der hat sich ja auch verletzt, habe ich ja dann gesagt. Na siehste. Also, Eric Silva, Don. Wurde mir gut, dass man das jetzt nochmal so ausbreiten musste. Dong Yung Kim. Ich bin gespannt. Also ich tue mich da ein bisschen schwer. Ja, lass uns doch tippen. Tendiere aber zu Kim. Ich tentiere auch zu Kim. Ich denke, dass der das Ding gewinnen wird, aber dieser Faktor Brasilien, es ist immer schwer in Brasilien. Da ist auch gar keiner da, weiß man ja auch nicht, ne? Beim Event? Ja. Oh, da wird schon ein bisschen was los sein. Die Karte ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, wenn man so erst so diesen Main Event sieht, klar, kann man vielleicht sagen, oh, ja, aber die Matches haben alle in sich, so wie dann auch hier das nächste, Thiago Silva gegen Matt Hamill. Ist auch ein interessanter Kampf. Thiago Silva, der ja gegen Gustafsson verloren hat, dann wieder zurückkam, dann diesen komischen Kampf gegen Netkov hatte. Da endet das Ganze, glaube ich, jetzt mittlerweile in No Decision. Dann gewonnen gegen Rafael Calvasante. Ist aber auch schon wieder wann war das, Mitte, also jetzt im Sommer irgendwann. Ja, und Matt Hamill hat gegen Roulette gewonnen, sehe ich gerade. Davor war er, glaube ich, ich war bei Strikeforce, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber der Kampf interessiert mich deswegen, weil ich sehen möchte, ob Thiago Silva nochmal wiederkommen kann. Ja. Das war, der war mal eine große, große Hoffnung bis zu seinem Kampf gegen Lyoto Machida und dann ging es mit ihm bergab. Mhm. Und ich hoffe irgendwie, dass Thiago Silva... War das auch eine Brasilien-Karte? Was? War doch auf einer Brasilien-Karte, ne? Silva versus Machida. Nee, das war, glaube ich, in Las Vegas oder sowas. Okay. Naja, 104, nee, nicht 104, 94 oder sowas war das. Ist schon eine Weile her. Mhm. Ist schon eine Weile her. Da war er mal wirklich, wirklich ganz weit oben mit dabei, der gute Thiago Silva. Wurde aber in den Hype-Videos jetzt zu diesem Event stark gepusht. Ja, ist halt, den kannst du ja auch stark pushen, allein durch sein Äußeres und so weiter und so fort. Und ist halt auch eine Maschine, wenn man das mal so umschreiben kann. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt gegen Matt Hamill. Also, ist mit Sicherheit kein leichter Gegner, aber da will ich ihn sehen. Matt Hamill aus einer Niederlage? Nee, hat gewonnen gegen Roger Hollett. Oh, das, okay, dann habe ich mich aber verpasst. Aber es ist schon eine Weile her. Der war jetzt ein Jahr nicht mehr aktiv, also. Okay. Könnte sein, dass da Thiago Silva den Vorteil hat und natürlich auch hier die heimische Crowd ist für mich immer ein Faktor. Bleib ich einfach dabei. Fabio Maldonado gegen Joey Beltran, das ist auch wieder eine interessante Geschichte. Fabio Maldonado, für mich war er eigentlich nach dieser Glover Teixeira-Niederlage weg. Dann besiegt er Roger Hollett, das hat er mit Thiago Silva gleich, und trifft jetzt auf Joey Beltran, der auch nicht gerade, sag ich mal, eine Winning Streak hingelegt hat. 4 Niederlagen in Folge in der UFC. Beziehungsweise das letzte war so eine neue Contest-Geschichte gegen Igor Pokrajic. Und jetzt gegen Fabio Maldonado kämpft der gute Joey Beltran, glaube ich, schon um Everything. Ich glaube, da geht es schon darum, ob er in der UFC bleiben darf, ja. Denke ich schon. Für Fabio Maldonado, ich weiß nicht, das ist so ein Typ. Das ist für mich so ein typischer Prelims-Typ. Der ist mir so Latte. Und wenn er aber kämpft, gucke ich es dann trotzdem irgendwie immer gerne. Ich weiß auch nicht, aber er ist mir einfach eigentlich egal. Deswegen, ich glaube nicht, dass er großen Druck hat, würde ich jetzt mal behaupten. Er hat seinen letzten Kampf gewonnen, gut davor, 3 von 1. Ist schwierig. Es könnte sein, dass das auch so ein Do-or-Die-Fight ist. Könnte sein. Okay. Aber ich denke, der Druck liegt hier bei Joey. Es ist quasi das Alistair Overeem versus Frank Mir des kleinen Mannes, kann man das so sagen? Des ganz kleinen Mannes. Des ganz kleinen Mannes. Ich glaube, Joey Beltran muss sich mehr Sorgen machen als Fabio Maldonado. Und ich denke, wenn Beltran das Ding verliert, dann ist er weg vom Fenster. Ei, der Dausius. Ich tippe auf Maldonado. Sagen mir beide. Ich hätte gedacht, den Beltran hätte ich schon mal gesehen. Den Maldonado. Maldonado, aber dem. Typischer Prelims-Guy. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon mal jemals auf einer Maincard war, aber ich glaube, das ist ein typischer Prelims-Guy. Nächster Kampf, auch interessant. Orozimar Paul Harris gegen Mike Pierce. Mhm. Das ist eine Ansage. Mike Pierce, 4 Siege in Folge. Davor gegen Josh Koscheck verloren. Kannst du mal verlieren. Gegen Johnny Hendricks verloren, kannst du auch mal verlieren. Mhm. Und gegen John Fitch verloren. Das sind seine Niederlagen. Das sind alles Gegner in der UFC. Finde ich jetzt nicht verwunderlich, wenn du da mal einen Kampf nicht gewinnst. Ja, also das ist schon beeindruckend. Der trifft jetzt auf Paul Harris, der die letzten 2 Kämpfe unglücklich bestritten hat, möchte ich sagen. Davor wiederum ganz gut so sich durch die Lande gewrestelt und geboxt und alles Mögliche hat. Ist auch wieder so eine Sache. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner oder dass Paul Harris hier um seinen Job fürchten muss oder sowas, aber ich will sehen, wie Mike Pierce das Ding gewinnt. Weil wenn ihm das gelingt, ist er für mich automatisch ein Typ, der diesen nächsten Schritt jetzt gehen kann. Also er ist jetzt auch eher so ein Prelims-Guy, würde ich sagen. Und jetzt mit einem Sieg gegen Paul Harris, das wäre dann schon eine Nummer, glaube ich. Also ich glaube, da würde da würden dann interessantere Gegner, wenn du verstehst, was ich meine, so auf ihn in Zukunft warten. Also das ist ein interessanter Kampf, einfach nur so, um zu sehen, ob Mike Pierce bereit ist. Und ich meine, die Geschichte, dass das in Brasilien stattfindet, ist natürlich mächtig Druck für den guten Mann. Und dann finde ich das einfach dann nochmal doppelt interessant. Ich weiß nicht, ob dir das dann auch so geht, wenn da so Typen dabei sind, die ja diesen letzten Schritt jetzt einfach machen müssen, um in einer gewissen Top-Riege mit anzukommen. Also ähnliches Level vielleicht, also wahrscheinlich das niedrigste Level, was man in der Main Card haben kann, mit Uriah Hall. Da, ne? Wenn der mal endlich gewinnen würde, würde man auch denken, oh, das könnte was werden. Ja, bei Uriah Hall ist, glaube ich, da ist viel Arbeit jetzt erstmal zu leisten, bis man den wieder auf den Zettel irgendwie bekommt. Also ich glaube, das wäre es mal. 3-4 Siege in Folge, vorher ist da nichts. Ist das bei ihm wirklich eine psychische Sache? Ja, es scheint ja so. Die Skills hat er. Er kann es halt im Oktagon nicht umsetzen. Nee, da hast du, ja. Der war. Also, den wollte ich jetzt nicht wirklich bringen. Was? Das altchinesische Instrument, kennst du das nicht? Nee. Das Oktagon? Ja. Nee, das kannte ich nicht. Aber also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Kampf, weil ich gespannt bin, ob es Mike Pierce gelingt, da im Welterweight so ein bisschen Dampf zu machen. Ich meine, die Competition ist natürlich sowieso hammerhart im Welterweight, aber ja, wenn er das Ding gewinnt, warum nicht? Welterweight, ja. Warum nicht? Und der Gegner ist dafür für mich prädestiniert für in Anführungsstrichen ja Aufsehen zu sorgen. Also du hinterlässt mal eine Duftmarke. Für mich der interessanteste Kampf. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Für mich das heimliche Main Event. Ja, Rafael Assuncao gegen TJ Dillashaw. Ja, Nummer 5 gegen Nummer 7. Für manch einen im Bantamweight Number One Contender Kampf. Fand ich auch überraschend, aber es macht Sinn. Weil Faber McDonald werden wir beide erstmal nicht sehen gegen Barao. Egal wie dieser Kampf jetzt ausgeht. Mhm. Eddie Wineland hat erst verloren. Und wenn Assuncao diesen Kampf gewinnt, ja, dann ist er eigentlich der Nächste, der um den Titel antreten sollte. Vorausgesetzt, es gibt jetzt erstmal Cruz gegen Barao im Frühjahr 2014. Wenn nicht, könnte man das dann schon machen. Barao gegen Assuncao. Und Dillashaw wäre natürlich mit so einem Sieg auch sofort da vorne mit dabei. Also wenn er Rafael Assuncao besiegt, ist er für mich da auch gleich sofort mit im Rennen. Ist eine sehr spannende Division, oder? Sehr spannende Division. Wenn da vielleicht irgendwann noch mal dieser Dominic Cruz wiederkommen würde, den ich überhaupt nicht kenne. Ja, da wird es interessant sein, ob er die Pace, die er früher gegangen ist, noch gehen kann. Ja. Gut, aber Dillashaw entwickelt sich fast zur Top-Division. So grundsätzlich so. Was könnte da sein? Spekulativ und so. Fast Bantamweight, geil. Finde ich geil. Ja, und ist auch natürlich zum Angucken super. Ja, das meine ich auch. Ja, absolut. Und Dillashaw wollte ich noch sagen, unbesiegt seit der Niederlage im Ultimate Fighter Finale gegen John Dodson. Gegen den darfst du aber auch, denke ich mal, verlieren. Und Assuncao ist auch 4 Siege in Folge. Das liest man auch gerne. Verloren gegen Faber, gegen Eric Koch, gegen Diego Nunes sind auch Gegner, da kannst du mal verlieren. Welchen großen Namen hat er besiegt? Mike Easton, ja, Warren Lee, ja. Naja, also es fehlt ihm so ein Großer auf der Liste, finde ich so ein bisschen. Dillashaw, weiß nicht, ob das schon ein Großer ist, aber wenn er da gewinnt, ist er für mich definitiv mal mitten in der Verlosung. Muss ich so sehen. Definitiv. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier von den Prelims noch irgendjemanden kennen. Ildamar Alcantara gegen Igor Araujo. Kenne ich nichts. Kann ich weitermachen. Jan Cabral gegen David Mitchell. Auch da. Schweigen im Walde. Ilharde Santos gegen Chris Carriazo, der auf Nummer der als 8 gerankt wird in der Flyweight Division da gefühlt. Von dem habe ich auch noch nicht so viel gesehen. Flyweight Division gefühlt ein Event pro Jahr, oder? Also ein Ja, Fight. ich, Nee, eigentlich nicht. Du hast ja da Johnson, Benavides, Dodson. Dimitri Johnson und Benavides. Und John Dodson habe ich da. Und Ian McCall natürlich. Ja, John Lineker. John Lineker ist definitiv auch noch mit zu erwähnen. Formiga. Dann eigentlich auch Moraga, der ja jetzt, der ist ja kein schlechter. Aber natürlich, die ist nicht so deep, die Division, das stimmt schon. Aber ich kenne den Typen nicht. Also von dem habe ich da nichts gehört. Und dann haben wir hier noch Alan Patrick gegen Gareth Whiteley. Kenne ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein Kampf, wo beide unbesiegt sind und einer wird danach seine erste Niederlage hinterherlaufen müssen. Ja, ich denke mal, das haben wir uns schlimmer vorgestellt mit dieser Card. Immerhin 6 Kämpfe von 10 konnten wir erkennen. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, alles weitere wird sich dann am Mittwoch zeigen. Ich denke auch. Ja. Also es ist schon, es ist also die Ach, das die ist Main am Mittwoch, nicht diesen Samstag. Nee, dieser Mittwoch. Ah, okay. Die Maincard ist schon interessant. Also da muss ich definitiv sagen, auf die Maincard freue ich mich. Prelims weiß ich nicht, ob ich die auch noch verfolge. Und dann, Chris, dann ist es nicht mehr lange, nur 10 Tage später Velasquez gegen Dos Santos 3. Darf ich da was schon mal vorwegnehmen? Da werde ich live dabei sein. Noch nicht vorweg. Also das kannst du vorwegnehmen. Da werde ich live dabei sein, liebe Freunde. Das ist schön. Ich bin ja ein JDS-Guy. Bin ja auch Sparingspartner von ihm gewesen, jahrelang. Oh, dann ist es wieder ein Duell zwischen uns. Du bist ein Cain Velasquez-Guy? Ja. Oh, weil er so lieber ist? Das könnte man auch schon bei Twitter erahnen. Aber ja. Chris. Ach stimmt, du hast ja ihn als Avatar. Ich kenne ja Twitter nicht. Ja, das merkt. Fällt mir immer wieder auf bei dir. Auf jeden Fall, darüber werden wir, denke ich mal, auch versuchen jedenfalls zu sprechen. Es ist ja ein bisschen davon abhängig, wie das mit meinem Umzug alles so läuft. Mhm. Tja, denn tendenziell, denke ich mal, werden wir uns vielleicht nächste Woche dann wieder sprechen. Ich würde mich dort sehr freuen. Ich würde Sinn machen. Nächste Woche würde ich definitiv auf dich hier in diesem Studio warten. Da könnte man eine Verknüpfung kreieren. Ja, Prediction für 166 und Recap von Fight Night 29. Das ist verlockend. Macht mich auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Okay. Gut, das war's. Ricky, wir haben alles gesagt. MMAradio.wordpress.com ist die Seite, die man besuchen kann. Twitter ist ein Social Media Kanal. Da mache ich eigentlich gar nichts. Ist mir eigentlich auch scheißegal, was da so passiert. Ja, Facebook, da poste ich ab und zu mal, dass wir irgendwas machen. Aber da weiß ich nicht, warum. Ja, weiß ich auch nicht, warum. Dann gibt es noch YouTube. Können wir auch mal gucken. YouTube, MMA Radio, wie heißt denn der Scheiß? YouTube.com/MMAradio.de. Also auf jeden Fall suchen MMA Leerzeichen Radio. Dann findet man uns schon in der dritten oder vierten, nicht Seite, nein, tatsächlich Eintrag. Super. Also da haben wir auch schon 13 Abonnenten auf YouTube. Ja. Das ist ja, ich glaube, ab dem 14. musst du auch Geld zahlen. Also von daher lassen wir das lieber dabei. Und natürlich iTunes. iTunes ist für mich eigentlich nur, ist mir eigentlich egal, ob ihr über iTunes hört oder nicht. Aber diese Bewertungen, auf die bin ich halt wahnsinnig scharf. Chris auch. Also oh, so eine, bedingt, ja. Ja, so eine 5-Sterne-Bewertung ist im Endeffekt ist das der Blowjob des Podcasters. Ja? Mhm. Also wenn ihr uns mal so richtig schön einblasen wollt, dann gebt uns 5 Sterne auf iTunes. Finde ich angemessen. Und natürlich auch das MMA Radio The Magazine Magazine. Ja, Magazine. The Magazine from the Magazine. So sieht's aus. Könnte sein, dass ich in den nächsten Tagen so ein bisschen stiefmütterlich damit umgehe, weil einfach die Zeit fehlt. Ich bin so unfassbar gut aussehend und habe so einen großen Penis. Ach, scheiße, jetzt ist mir es wieder passiert. Ach, so ein Mist. Ist aus der Hose gefallen oder was? Nee, dass ich wieder über Penisse gesprochen habe. Wolltest du das nicht? Wieso? Wer hat denn gesagt, dass wir das nicht machen sollen? Ricky, gab es da etwa wen? Ach, ich fühle mich dabei immer so schmutzig. Ich habe jetzt übrigens auf Twitter gekontert zu deinem Bild. Okay, damit kann ich leben. Möge der Bessere gewinnen. Damit musst du auch leben. So sieht's aus. Aber das war's jetzt wirklich. Ich sag jetzt auch Tschüss. Ja, ich sag jetzt auch Tschüss. Radio.